Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, herzlich willkommen, wie immer, in der Etage Nummer 13, hier in unserem gut gelaunten, spielerischen Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Ich hab's schon wieder gesagt. Nein, natürlich um Filme, Serien, Spiele, alles, was so gibt. Außer was, Steffen? Außer Comics. Genau, und mit mir wie immer eventuell dabei. Eventuell. Also vielleicht werden Comics so ganz am Rande gestreift. Aber wie immer bei mir der herzensgute und richtig gut gestimmte Steffen Liebschner. Guten Morgen. Guten Morgen. Steffen durfte mich gerade beim Frühstück beobachten. Ich bin also voll guter Dinger, wenn ich hier meine zwei Körnerbrötchen genommen habe zu mir. Ich bin einfach ein bisschen müde. Der Steffen ist ein bisschen müde. Das heißt also, unsere heutige Aufgabe ist es, also meine vor allem als Moderator, den Steffen hochzuhalten. Als Horst. Es ist wichtig, denn Steffen, das hier ist nur noch zwei Episoden entfernt von unserer persönlichen Jubiläumsnummer. Echt? Dann haben wir die Episode 13, in der Etage 13. Ach. Ich finde, da sollten wir uns schon mal was überlegen. Dann überleg dir doch schon mal Gäste. Ich überlege schon mal Gäste, die nicht kommen. Ja, Steffen, ich fange an mit der wichtigsten Frage, die es gibt. Es ist ja schon wieder fast ein Monat her, dass wir unsere Grinse fressen und uns gegenseitig angeguckt haben. Was ist bis jetzt bei dir passiert? Wie geht's dir? Was ist passiert bisher? Es geht mir gut, ich bin ein bisschen müde. Viel passiert ist eigentlich nicht, außer dass ich mal kurz zwischendurch im Urlaub war, über Ostern. Oder vor Ostern. Wohin ging's? Bitte? Wohin ging's? Es ging zum Beispiel nach Stuttgart. Da gab's dann Tarzan. Dazu später noch ein bisschen mehr. Und ansonsten haben wir uns nochmal die Dokumente angeguckt. Auf dem Rückweg. Das ist, sagt ihr das was, Dokumente? Ja, das vom Namen her, erzähl mal. Ja, das ist im Grunde eine Ausstellung von bekannten Kunstwerken aus der Geschichte, die aber allesamt mit Enten neu interpretiert wurden. Ah, also Dokumente. Okay, verstehe. Genau. Ich hatte gerade irgendeine Dokumente im Kopf. Das gibt's, glaube ich, auch. Ja, gut, die gibt's auch, ja klar. Daran ist ja der Name angelehnt. Ah, da hat's Klick gemacht. Ja, dann hören wir gleich, also um euch ein bisschen anzuteasern, haben wir gleich über Tarzan mehr, den König des Dschungels. Ich habe mich auch in den Dschungel begeben. Und zwar, wie ihr von letzter Woche Bescheid wisst, habe ich mich in den Dschungel der JGAs, Steffen hat vorhin auch schon gefragt, JGA, was ist denn das jetzt? Die JGAs sind Junggesellenabschiede. Mhm. Davon hatte ich, glaube ich, letztes Mal gesprochen, was so ein bisschen vor war. Jetzt habe ich beide hinter mich gebracht. Ich darf also offiziell über beide reden. Letztes Mal von unseren Hörern weiß ich übrigens, das Thema nervt. Ah, okay, wir hatten das gesagt. Kannst du mir den Namen nennen? Heißen die zufällig Steffen Liebschner? Nein. Okay, kannst du mir ja nachher durchgeben. Oder vielleicht in den Kommentaren, dafür wäre jetzt auch noch Zeit, aber ich gebe auch nur ganz kurz. Ich sage nur ganz kurz, was los ist. Das macht es natürlich jetzt gerade für mich schon einfacher, darüber zu sprechen. Wahrscheinlich haben sie auch gesagt, Basti nervt und du nutzt das gerade. Ganz schnell. Ich habe ja letztes Mal über Escape Room gesprochen. Das fand ich eine ganz schöne Sache. Deswegen, das gehörte mit zu diesem JGA-Komplex dazu. Was wir jetzt gespielt haben, ist Crossgolf als zweite Möglichkeit. Und zwar war ich auf einen Junggesellinnenabschied. Also ich war der einzige Mann mit 11 Frauen. Jo. Ja, richtig. Du lachst zu Recht. Du bist ins Wecke, man sieht's noch, hattest du dich extra rasiert. Ja, ich bin heute ein bisschen Babyface, deswegen sieht man auch, wie viel ich zugenommen hat an Sorgenfrustkilos. Denn ich hatte wirklich, und das muss ich gar jetzt eigentlich ganz kurz sagen, ich hatte wirklich, und ich hoffe, die Braut hört jetzt nicht zu, ich hatte keinen Bock. Mhm. Mit 11 Frauen abzuhängen, da gab's eigentlich nur eine Möglichkeit für mich. Entweder trinken oder schwul werden. Ich habe mich für so eine Semi-Variante entschieden. Mich-Variante? Ich bin ein kleiner, trinkender, leicht angehauchter Metrosexueller an dem Tag gewesen. Wobei, ich habe eigentlich die üblichen Kommentare gemacht, aber kurz zu Crossgolf. Crossgolf ist nichts anderes, also ich habe schon bei Escape Room gesagt, Escape Room ist eine relativ einfache Sache, um Geld zu verdienen. Steffen und ich haben ja zurzeit schon ein Escape Room Projekt am Laufen. Wir wollen die Etage 13 als Escape Room verkaufen, das hat er jetzt gerade mitbekommen. Weil es so einfach ist, wir müssten nur auf den Sperrmüll gehen, ein paar Sachen zusammensuchen und das dann anbieten. Weißt du, wie viel Kohle da drin steckt? Ja. Und Crossgolf wäre noch einfacher. Steffen, du hast auch deine Golfschläger zu Hause, du bist ja passionierter Golfspieler. Genau. Ja, wenn du mit deinen Arztkollegen wieder unterwegs bist. Ist auf jeden Fall so, dass man einfach Golfschläger kriegt, man auf irgendein Fabrikgelände oder irgendwo hingeht, da ist ganz viel Müll und da wird einfach Golf gespielt. Dann kann man sich die Das Problem ist, dieses Crossgolf hatte kein Konzept. Das heißt, dir wurde gesagt, ihr könnt euch jetzt Ziele aussuchen, die ihr sozusagen als Golfziel variiert. Da habe ich gedacht, ja, was macht ihr eigentlich? Ihr gebt uns Golfschläger, zeigt uns kurz, wie man einen Golfschläger hält und den Rest der Zeit müssen wir einfach nur draufschlagen. Das Einzige, was dann noch als Motivation dazu kam, war, dass es um eine riesen Mackenflasche zum Schluss ging, nach einem Ziel, was der Typ vorgelegt hat. Der Typ, der uns angeleitet hat, hat die ganze Zeit gesagt, ihr seid die erste Gruppe, die ich je in meinem Leben crossgolfen lasse. Mhm. Ja, entweder ist deswegen auch kein Konzept da gewesen oder aber das ist einfach so. Man gibt Leuten für 3 Stunden Golfschläger in die Hand und sagt, spielt mal einen Ball irgendwo hin. Da kann ich auch sagen, dann biete ich ab sofort Cross-Tennis an. Ich biete dir, Steffen, Tennisschläger an und einen Tennisball. Und dann schlägst du den einfach wild in die Gegend und ich sage, oh, du hast ihn geschlagen. Das gibt einen Punkt. Naja, fand ich jetzt nicht so toll. Aber da ich ja da einer von den Organisierern war, muss ich die Stimmung hochhalten, wie jetzt gerade hier im Podcast. Ich musste sagen, yeah, krass, Kuba, Golf spielen, yeah. Und das war ganz in Ordnung und ich habe dann aber zum Erheitern, sind wir danach noch Burger essen gegangen, habe ich noch ein weiteres Spiel selbst erfunden und das spiele ich nachher mit Steffen. Das ist mein Teasern für gleich. Steffen hat nämlich ein Programmpunkt drin stehen, der heißt das geheime Spiel für Steffen, hat schon wieder Angst. Ich sag direkt Steffen, wir haben zwar nicht große Erfolg, es wird nichts Schlimmes passieren, nichts Schlimmes. Ist immer berechtigt. Die Angst ist immer berechtigt, dass wir alles rausschneiden müssen, weil Basti wieder blank gezogen hat. Ja. Ich hatte, glaube ich, noch einen Kommentar zur letzten Folge gesehen, Steffen. Und zwar ging es, die volle Hose von Deadpool haben wir, glaube ich, unter YouTube einen netten Kommentar bekommen. Okay. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal den Pete-Cast empfohlen. Aha. Und da hatte ich mich beschwert, dass sich zwei dieser Podcast-Leute so ein bisschen nicht mögen. Und da hat mich einer darüber aufgeklärt, dass das wohl schon immer so sei. Ich muss auch zugeben, ich habe aufgrund eines weiteren Themas, wo wir nachher drauf kommen werden, mir in letzter Zeit sehr viele, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Das ist blöd, wenn ich währenddessen einen Tab aufmache. Nein, also auf jeden Fall danke für diesen Kommentar auf YouTube. Wir möchten auch nochmal hier exklusiv darauf hinweisen, ihr habt nicht nur die Möglichkeit, bei uns bei YouTube oder Facebook zu schreiben, alles unter der 13. Etage zu finden, sondern auch gerne mal auf iTunes mit Rezension. Wir erlauben alle Rezensionen von 5 bis 5 Sterne. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dazu noch einen kleinen Kommentar schreibt, weil wir uns das sehr zu Herzen nehmen und es uns auch bei iTunes helfen würde. Das soll es auch gewesen sein zum Thema Werbung für unseren eigenen Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch dem Podcast gefällt. Und ich glaube, der Deadpool ist wahrscheinlich, habe ich so das Gefühl, ist schon gut angekommen. Ja. Sag ich jetzt einfach so. Ja, glaube ich auch. Okay, dann gehen wir doch direkt rein ins erste Thema. Steffen, ja, jetzt pack ihn nochmal aus, den Motivationsschwengel, schmeiß ihn da rum. Jetzt kommt nämlich ein Thema, das hat schon wieder mit Comics. Lass die Hose an. Ja, wir waren beide in Superman vs. Batman und im Vorfeld darf ich dazu sagen. Sogar zweimal. Du sogar schon zweimal, super, das sagt ja schon einiges aus. Und wir beide haben sogar auf unseren eigenen Portalen, haben wir dazu Rezensionen und Reviews abgegeben. Genau. Und die sind ein bisschen unterschiedlich. Jetzt müssen wir nicht mehr drüber reden. Jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr drüber reden, aber für Leute, die diesen Podcast vielleicht nur hören, da gibt's ja auch Leute, also zum Beispiel der Cutter, ich oder du, die wollen das vielleicht nochmal in Audioform nochmal hier haben. Steffen, wir sprechen über den viel diskutierten Film Superman vs. Batman. Ja. Sollen wir direkt von Anfang an eine Spoilerwarnung rausgeben, weil der Film ist jetzt schon länger raus, dann können wir auch ordentlich drüber sprechen. Also wer sich noch Superman vs. Batman antun, / sich freudig ins Kino begeben möchte, der kann jetzt gerne mal springen, weil ich denke, hier ist es gut, dass wir einfach frei rausreden können, weil dazu gehören noch einige Sachen. Steffen, wie hat dir der Film einfach gefallen? Einfach zum nächsten Kapitel springen, wenn jetzt denn jemand das noch nicht gesehen hat und spoilerfrei bleiben möchte. Ja. So, Spoilerwarnung, 3, 2, 1, zu spät. So, dem Basti hat's überhaupt nicht gefallen. Der Basti, der ist nur am Rummosern die ganze Zeit. Dieser Scheiß. Hast du YouTube-Kommentare gelesen und, oder was? Ach, was ist das? Und überhaupt? Und hier? Und warum? Also, ich muss ja sagen. Ja. Man hat ja mit Man of Steel, da muss ich mal ganz kurz zum Vorgänger gehen, eine gewisse Art von Superman oder eine gewisse Interpretation von Superman aufgebaut. Ne? Und die war ja die, dass Superman jetzt nicht so dieser Pfadfinder-Typ ist, den wir so aus seinen eigenen Comics oder aus den meisten seiner eigenen Comics, muss ich dazu sagen, kennt. Es ist halt einer, der jetzt auch nicht so wirklich drauf achtet, gibt es da Kollateralschaden oder nicht. Also den gibt's halt ganz massiv in Man of Steel. Okay. Und Man of Steel hast du nicht gesehen, ne? Nee, aber ist das so, dass er wirklich absichtlich sagt, mir ist das scheißegal, oder er macht einfach immer nur? Na, weil das gut, ist ja schon früher ein Thema, nee, oder? Es im Grunde bleibt nichts anderes übrig. Ja, weil er trifft halt da auf eine Urgewalt in Form von Zod, ja, der ja auch Kryptonier ist. Und so prügeln sich die beiden dann halt durch Metropolis. Und das ist jetzt auch kein Spoiler mehr, weil der Film schon lange genug in Kinos war. Die letzte Konsequenz bei Superman ist halt die, dass er sagt, um noch mehr Kollateralschaden zu vermeiden, tötet er Zod. Das ist das, was am Ende steht. So. Genau. Und darauf baut jetzt Batman vs. Superman auf. Man sieht ja am Anfang den Bruce Wayne während dieser großen Schlacht aus Man of Steel quasi durch Metropolis. Ist das eine Originalszene gewesen aus Man of Steel, die man da gesehen hat? Ja, die hat man da, also entweder hat man sie nochmal irgendwie eingebaut, also man hat sie ja im Hintergrund nochmal dargestellt, ne? Genau, ja. Genau. Also man hat die da irgendwie im Hintergrund mit eingebaut, das heißt, wird wahrscheinlich alles CGI gewesen sein, natürlich. Aber ja, so, es nimmt auf jeden Fall Bezug darauf, das ist eine Szene aus Man of Steel, genau. Und die spielt dann jetzt hier also ganz am Anfang relativ parallel. Und man sieht halt, was hat denn Bruce Wayne in der Zeit gemacht? Ne? Und er konnte halt eine seiner Firmen oder seine Firmenniederlassungen, die in Metropolis stand, nicht schützen. Kommt da also zu spät und sieht im Grunde noch die verheerende Zerstörung, ja. Und erkennt halt, dass Superman auf der einen Seite ein Segen ist, weil er halt die Gefahr abgewendet hat, aber auf der anderen Seite auch ein Fluch ist, weil das immer eine wahnsinnige Zerstörung und eben Kollateralschäden mit sich bringt, ja. Und da sieht er die Gefahr und fasst halt den Beschluss, dass dem muss Einhalt geboten werden. Okay. So, jetzt greifst du ein. Genau, und das Ding ist, dass das ist im Endeffekt eigentlich wirklich das Grundsetting des Films, dass es darum geht, Superman macht Kollateralschäden, das ist schön, das Wort habe ich mir gerade selber nochmal aufgeschrieben, ich schreibe ja mal so ein bisschen Notizen dafür auf, und Batman gefällt das gar nicht, während, glaube ich, Superman im Laufe des Films auch nicht mehr von Batmans Verbrecher-Variante begeistert ist, weil Batman macht in diesem Film auch so lustige Sachen wie mit einem, wie nennt sich das hier, branded Gegner, genau. Indem er das Batman-Zeichen irgendwo drauf, wie bei wie heißt das denn, bei Pferden drauf brennt. Ja, er hat im Grunde ein Brandeisen in Fledermausform und damit kennzeichnet er Verbrecher, die es dann dadurch auch im Knast schwerer haben, weil die eben von ihm gebrandmarkt wurden. Genau. Also es ist so, dass ein weiterer Vorfall, nachdem diesem General Zod-Sache vor allem im Fokus steht, Superman befreit natürlich Lois Lane, so die typische Manie, wie es bei Spider-Man ja normalerweise auch so ist, in Afrika, und dabei das gehen Spider-Man? Viele Leute, wie bei Spider-Man rettet ja auch immer Kirsten Dunst, Schrägstrich, so. Die neue Gwen Stacy, bla bla bla. Ja, okay. Es ist ja immer das übliche Motiv, man rettet seine Liebste. Lois Lane ist ja auch so blöd und lässt sich ja auch überall immer nur kidnappen, verprügeln, entführen. Ja, sag mal so, sie kann natürlich sich auch ein Stückchen mehr Gefahr erlauben in dem Moment. Ja, ja. Weil sie weiß, oh, mein Kumpel, der oder mein Lebenspartner, das ist ja schon in dem Moment dann, der steht mir bei und der kommt halt, wenn die Kacke am Dampfen ist, ja. Und Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel im Ofen was Heißes raushole, wäre doch nur Superman da und könnte mich schützen. Ich hab voll die Brandblase am Arm. Egal, auf jeden Fall. Superman hat mich wieder verprügelt. Es ist auf jeden Fall so, in Afrika gehen dabei ein paar Leute hops, und während der Lois Lane rettet, aber man muss dazu sagen, das ist gar nicht seine Schuld, weil die werden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, parallel dazu erschossen von wem wohl, von Lex Luthor natürlich, in Auftrag, ja. Um sozusagen zu inszenieren, dass Superman Kollateralschäden angerichtet hat. Jetzt ist es natürlich so, Superman wird dann von den Medien auch sehr schlecht behandelt und er wird sogar vor Gericht zitiert, wo er auch hingeht. Und leider, während er dieses Gericht tagt, explodiert das ganze Gericht und der Einzige, der überlebt, ist natürlich Superman. Natürlich klar, weil er ist ja der Stählerne, er hält ja ziemlich vieles aus. Und auch da kommt er so ein bisschen in, ja, wie soll ich sagen, in Verruf. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dass Lex Luthor die Mutter von Superman entführt, um ihn zu erpressen. Denn er sagt, Lex Luthor sagt, bitte töte Batman. Da musst du mir jetzt gleich nochmal sagen, warum er das nochmal machen soll. Um wiederum an deine Mutter ranzukommen. Also er will einfach, dass beide aufeinander einprügeln. Warum macht er das nochmal? Warum soll er will halt einfach das, also so habe ich es verstanden, dass Superman dann halt noch gefährlicher dasteht, als er eh schon dasteht. Und also er manipuliert weiterhin, ja. Er will halt, dass Superman als der absolute, als das absolut gefährliche, als das absolut monströse Wesen darstellt, ja. Dasteht. Genau. Also Lex hat im Grunde, wenn man es auf den kleinsten Nenner erstmal runterbricht, eine ganz ähnliche Motivation wie Bruce Wayne und Batman, dass er praktisch sagt, ja, der ist halt gefährlich, ja, aber er macht das aus anderen Motiven heraus, wie man dann immer weiter entdeckt im Film. Also zwischendrin hat man so das Gefühl, gut, er ist halt absolut gegen alles, was von außen kommt, also er will die Erde beschützen, ja, und später kommt dann heraus, im Grunde ist es die Motivation, ein gottgleiches Wesen zu besiegen. Ja? Genau. Genau, also zu dem Zweck hat Lex Luthor auch Kryptonit geborgen und wir alle als enthusiastische Superman wissen es ja. Superman hat gar keine Schwäche außer Kryptonit. Und diesen benutzt auch Batman im Kampf später, um gegen Superman auch durchzustehen. Jetzt ist es so, ich erzähl mal. Etwas, warum auch meine Kinokritik so ein bisschen negativ ausgefallen ist. Vielleicht ist es sogar besser, als ich denke, aber ich muss dazu einiges sagen. Mhm. Ich habe mich seit einem halben Jahr sehr, sehr auf diesen Film gefreut, denn ich bin großer Anhänger des Verlagshauses, wo die beiden erschienen sind, weil ich bin mit Batman aufgewachsen. Deswegen bin ich auch großer Fan von der Dark Knight Trilogie. Ich bin nicht der größte Superman-Film, muss dazu sagen, da mag ich die klassischen Filme mit Christopher Reeve am allermeisten. Da bin ich ganz klassisch. Meine Erwartungen waren also, wenn ihr einen Film Superman, der ja mittlerweile nicht mehr Superman vs. Batman, sondern Super Wee Batman heißt, jedenfalls hat das der Regisseur, glaube ich, einmal mal durchgesagt, aber ich glaube, da hält sich auch keiner dran. Ich höre es manchmal als Wee, manchmal als Versus. Wenn ich aber einen Film habe, wo ein Versus, also ein gegensätzliches Attribut drin steht, ist für mich die Hauptattraktion. Jetzt gibt's mal ordentlich auf die Umme. Ich war so nervös wegen dieses Films erwartungshaltungstechnisch, dass ich alleine ins Kino gegangen bin, weil ich keinen Bock hatte, zu dieses typische soziale Spiel durchzuspielen. Kommt einer mit mir ins Kino, ich gehe wegen Superman vs. Batman. Der soll aber nicht so gut sein. Ja, komm doch trotzdem mit. Ah, nee, dann will ich keine 13 Euro zahlen. Habe ich gedacht, komm, bevor ich das alles noch weiter durchmache, allein ins Kino, hab mich da reingesetzt und hatte eine Messlatte an Erwartungen mit dabei, was natürlich dann schwierig ist. Auf der einen Seite ist das Gute, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich an so die Hauptattraktion im Batman- und Superman-Bereich einigermaßen erinnern. Das hat vielleicht auch hier gereicht. Aber ich bin leider nicht so so ganz in der Materie drin, das gebe ich auch gerne zu, dass ich sagen würde, wow, hier ist ja viel Fanservice betrieben worden, weil ich es nicht immer verstehe. In diesem Film wird viel Fanservice betrieben. Ja. Ich fange mal jetzt mit meinen Kritikpunkten an. Dann kannst du ja immer noch sagen, wenn du willst, kannst du direkt einsteigen. Ich fange mit dem Positiven an. Ich bin begeistert von Ben Affleck. Viele haben ja vorgesagt, oh, Ben Affleck, oh, was wird das für ein Batman? Ich fand den richtig cool. Ja. Das Einzige, was, und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, da kann ich auch, wenn ich will, drüber hinwegschauen, das Kostüm sein, er ist sehr klobig, der Batman. Also wirklich so ein Pumper, den ich wahrscheinlich im Assi-Bereich von McFit drin steht und sagt, ich bin Batman, ey, Pumpe. Und das fand ich nicht dazu. Ich dachte mir schon, weil wir sind hier auch zwei sehr gute Experten. Der Steffen ist wirklich guter Experte, der kann sich nämlich Sachen, lange Historien merken. Ich bin wirklich als Noob eher in den Film rein, hab gedacht, so, wie oft kann der Film mich abholen? Ich fange mal mit den allgemeinen Sachen an. Er war mir auf der einen Seite zu lang. Also die Spielzeitlänge war mir einfach definitiv zu lang. Es war mir zu wenig Action, bevor die beiden sich endlich mal um den Kopf kloppen und wirklich richtig mal ordentlich die Post abgeht, habe das Gefühl, vergehen gute 2 Stunden. Und dann ist die Action auch noch relativ kurz. Ich habe gedacht, das wird, also Ich bin mit der Erwartung angegangen, ich will jetzt einen epischen Kampf haben. Ich fand den Kampf gut, das muss ich dazu sagen. Aber wenn er doch episch ist, wenn ich doch 2 Stunden, es ist wieder dieses Vorspiel-Ding. Ich will nicht 2 Stunden Vorspiel haben, sondern wenn ich 2 Stunden Vorspiel habe, dann will ich auch 1 Stunde Prügelei haben. Und zwar ordentlich auf dem Wumms. Ja. Und deswegen sind mir die Szenen auch manchmal etwas zu lang gezogen, weil es gab halt sehr lange Einstellungen. Es gibt nette Einstellungen. Da werde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen trivial. Wenn zum Beispiel Lois Lane in der Badewanne sitzt, ist das eine heiße Schnitte. Das kann man sich gut anziehen. Mhm. Aber in anderen Sachen ist immer sehr viel dabei, wo ich denke, ach, jetzt ist es ja gut. Wir haben es verstanden. Superman ist eine Gefahr. Batman ist auch gerade nicht der Beste. Langgezogen in die Kamera. Und dann kommt dieser ganze Fanboy-Quatsch, der mir für mich den Film so ein bisschen aufgewollt hat. Dieser Film ist auf der einen Seite auch ein Hinweis auf, hey, wir machen jetzt auch die Justice League, das ist das Pendant von DC, denn in diesem Film werden die ganzen Helden, die später mal in dem nächsten Film dabei sind. Das Pendant zu was, musst du noch sagen? Achso, das Pendant zu Avengers aus dem Marvel-Bereich. Sprich, für Leute, die gar keine Ahnung haben, ein Team von Superhelden, die nachher zusammenstehen werden. Mhm. Und das ist für mich etwas, was mich sogar genervt hat. Weil die Szenen könnte man weg rausziehen. Der Film wäre immer noch gleich. Außer, dass eine Ankündigung kommt, wir sind ja auch noch mehr Leute. Genau, ist Fanservice. Dann kommen diese Träume von Batman. Also es gibt in diesem Film immer Träume von Batman, wo ich immer gedacht habe, ja, sind die jetzt dafür da, um zu zeigen, wie nochmal den Kontrast hochzuheben? Ja, Superman kann so schlimm sein, was ja auch ein Teil davon ist, das ist okay. Aber dann gibt's halt auch viele Sachen, die ich nicht verstehe, weil die auf irgendwas hinweisen, was wahrscheinlich im Comics breit ausgewalzt wird, wo wahrscheinlich der nächste Nerd sich nackt auszieht und sagt, ja, er hat, jetzt darf ich keinen falschen Namen sagen, er hat Darkseid eingebracht, es ist ja geil, ich werd immer geiler. Das bringt mir aber als normaler Zuschauer nichts, weil ich mir dann sitze und denk so, was sind denn jetzt diese Träume? Die kann man auch, wenn man die alle rauszieht und vielleicht die Szenen nicht immer so lang zieht, ich glaube, dann hätte der Film etwas besser sein können. Aber dieses Angelegte auf, wir müssen es jetzt wie Marvel machen, warum? DC-Filme, jetzt ganz ehrlich, DC-Filme, die ich gut fand, waren immer nur mit einem Superhelden, Batman. Und vielleicht ist Man of Steel, das kannst du mir sagen, auch gut, dann ist es vielleicht auch so, ich bin halt kein Superman-Fan, aber die Batman-Filme, wo er alleine war, hat immer viele Verbrecher gegenüber, aber auch nur einen Helden und waren immer, meiner Meinung nach, sehr gut. Und bei Marvel, da funktioniert das halt organischer. Die haben so angefangen zu sagen, wir machen Einzelfilme und jedem Einzelfilm kommt ein kleiner Hinweis auf die große Sache und dann kommt die große Sache. Hier ist das jetzt so, wir haben einen Film und wir sagen hier die ganze Zeit schon, oh, es werden mehr Sachen kommen, aber auch so drauf indoktriniert. Und das hat mich genervt. So, jetzt habe ich lang genug wieder gerantet. Ich wollte gar nicht so lange machen. So, Steffen, ich gebe auf deine Punkte ein. Also ganz am Anfang der etwas bullige Batman. Ja, das ist natürlich eine eindeutige Anleihe an was? Kleiner Test an dich. Hier, Dark Knight Returns. Richtig, genau. Also es war ja von Anfang an klar, als der Film geteased wurde, so zum ersten Mal, dass es, das hat man ja allein schon an der Rüstung gesehen, dass sehr auf The Dark Knight Returns Einfluss oder als Einfluss gedient hat zu einem Film. Hat ja auch später dann noch gepasst, als man so das Fotos von der Premiere gesehen hat, wo dann auch Frank Miller mit dabei war und so weiter und so fort. Also zur Info für Nicht-Comic-Leser, Entschuldigung, Steffen, Dark Knight Returns ist eine Comic, der sich um den 60 Jahre alten Batman dreht, der sehr alt geworden ist und sehr bullig ist und in der Zukunft spielt. Und da geht's auch um ein bisschen gegen Batman vs. Superman. Danke. Gut, 60 Jahre alt ist der Batman jetzt hier nicht, aber er ist natürlich etwas kräftiger gebaut und er sagt ja selbst, er macht das jetzt schon 20 Jahre lang und von daher mit der Darstellung kann ich absolut leben. Ich fand das einen der besten Batman bisher überhaupt, ganz ehrlich, weil das Kostüm war mir noch am nächsten, also das ursprünglich, also das normale Einsatzkostüm noch am nächsten dran am Comic irgendwie bisher und auch die ganzen Gadgets, die er verwendet hatte, den Betthaken, die Batarangs, die sahen alle absolut stimmig aus, super umgesetzt. Wirklich. Auch also ich mochte den Charakter halt einfach. Mir sind die Gadgets egal. Ich fand einfach ihn als Darsteller, auch als Bruce Wayne, sehr passend. Also, weil Gadgets... Es ist ja doch das, also gerade du als Batman-Fan, es ist ja doch das Gesamtbild, was einen dann abholen soll, ja? Also, hat ja bei Dark Knight Trilogie auch ganz gut funktioniert, ging da halt in eine etwas andere Richtung, aber auch da hat das Gesamtbild super funktioniert. Ja, ja, für mich als Noob-Zuschauer ist das gehopst wie gesprungen, ob ich mir jetzt die Gadgets von Dark Knight oder von dem einen angucke. Wenn er natürlich jetzt einen Laserstrahl-Augen gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, na, ist nicht ganz Batman. Aber mir ist halt nicht negativ aufgefallen, bis auf diese Bulligkeit. Die fand ich jetzt nicht so. Genau. War komisch. Die schwere Rüstung, die dann nachher später kommt, ist ja eigentlich nur konsequent, wenn es halt gegen Superman geht, genau, dass man dann mit der einfachen Ausrüstung einfach nicht so weit kommt. Es sei denn, man kleidet sich in ein Kryptonit-Kostüm und das wäre dann schon wieder zu abartig gewesen. Also von daher grüner passt. Batman. Gute Umsetzung. Ja, was war dein nächstes? Ah ja, die Träume und die Vision. Fand ich absolut genial für Fans. Gebe ich dir vollkommen recht. Also für den normalen Zuschauer, der jetzt einfach mal so in den Batman-Film reingeht, ist das eher etwas verwirrend. Ja. Diese große Vision, die da zwischendrin mal spielt, wo man dann sieht, wie Superman dann so praktisch absolut totalitär daherkommt, ist natürlich eine absolute Anleihe aus Injustice, falls ihr das was sagt. Naja. Injustice ist ja dieses Prügelspiel im Grunde von den DC-Superhelden, hat aber eine endgeile Geschichte da hinten dran, die auch als Comic ausgebaut wurde und mittlerweile immer noch sehr erfolgreich läuft. Ist also die beste Comic-Umsetzung zu einem Videospiel, die ich so kenne in dem Sinne. Also sonst sagt man ja immer so, Comic-Umsetzung zu Videospielen, naja, aber in dem Fall funktioniert das wirklich richtig gut, weil das im Grunde in einem alternativen DC-Universum ja wiederum spielt. Und man sich da alle Freiheiten rausnehmen kann, soweit. So, was halt innerhalb dieser Rahmenhandlung des Spiels funktioniert. Ja? Und da ist es ja dann tatsächlich so, dass also Superman durch einen Schicksalsakt praktisch dazu gebracht wird, seine menschliche Seite mehr oder weniger abzulegen und zum totalitären Herrscher über die Erde mehr oder weniger aufzusteigen. Und das wird da halt referenziert an der Stelle. Ja. Und natürlich sieht man, hat man da noch mit reingeknuppert, so ein bisschen das Auftauchen von Darkseid. Ja. Im Grunde sieht man dann ja, den Flash, der ihn praktisch warnt und sagt, hier, du musst sie finden und so weiter und so fort. Also der Batman warnt, ja, in dem Moment. Und ja, das spielt alles so ein bisschen auf diese Injustice-Reihe an. Außer jetzt Darkseid im Grunde. Also der kam da, glaube ich, jetzt nicht so drin vor. Nee. Das ist dann halt einfach nochmal ein Gadget zusätzlich für das, was da noch kommen mag, eventuell, in dieser Filmreihe. Ne? In Man of Steel hat man sich bewusst Zeit gelassen, oder bewusst weiß ich jetzt gar nicht, aber meines Erachtens ein bisschen sogar zu viel Zeit gelassen, um den Charakter zu erklären oder den Charakter einzuführen. Das fängt hier in dem Film ja so ein bisschen an, also dass man sich das mal so ein bisschen Zeit lässt und dann wirkt es auf einmal so ziemlich gehetzt. Das hast du ja auch gesagt. Ja. Das vermute ich hinter der Tatsache, dass eben, wie du selber schon gesagt hast, Marvel jetzt schon so weit ist, über Einzelfilme ihre Helden identifiziert? Nee, Quatsch. Ja, eingeführt. Ja, ja. Eingeführt. Ach so, eingeführt. Das ist das richtige Wort. ihre Helden eingeführt haben und jetzt praktisch schon zwei Avengers-Filme hatten und das Ganze immer weiter fortläuft. Da sieht sich DC bzw. Warner in dem Moment natürlich ein bisschen in der Bredouille. Die haben sich halt jahrzehntelang nicht entscheiden können, in welche Richtung sie jetzt mit ihrem Cinematic Universe gehen wollen. Erst machen sie Dark Knight Trilogie. Parallel dazu kommt auf einmal ganz am Anfang irgendwie eine Superman-Fortsetzung der alten Filme mit Superman Returns, hieß das Ding, glaube ich, ne? Ja. Genau. Dann auf einmal sagen sie, ach nee, jetzt machen wir doch einen Neustart mit Man of Steel. Und da spielt aber das Dark Knight-Universum plötzlich nicht mehr mit rein. Ja, also man hat sich da irgendwie so ein bisschen selber Steine in den Weg gelegt. Und das haben sie dann halt jetzt auch gemerkt. Und deswegen haben sie das jetzt so gemacht, wie sie es gemacht haben, meiner Meinung nach. Also das ist so die Erklärung. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. dass man das jetzt so hetzt. Ich finde halt auch, man hätte diesen Film jetzt gut und gerne auf mindestens 2 bis 3 Filme nochmal verteilen können. Ja. Allerdings muss ich wiederum sagen, das, was dann am Ende passiert, und das will ich jetzt an der Stelle wirklich nicht spoilern, großartig. Obwohl wir schon einen riesen Spoiler haben zum Anfang gesagt, das kannst du ruhig sagen. Naja gut, man sieht ja schon im Trailer, dass ein gewisses Monster auftaucht. Dieses Monster wurde schon sehr früh als Doomsday identifiziert von den Fans. Mhm. Und das ist es tatsächlich auch. Der bekommt hier natürlich im Filmuniversum eine etwas andere Origin, also Entstehungsgeschichte, als der in den Comics. Das ist ganz klar. Ja, gut, ist ja wurscht. Obwohl er trotzdem, also dann kryptonischen Ursprungs ist, logischerweise. Mhm. Und wie man das gemacht hat, reicht mir völlig aus. Ich hätte jetzt nicht gewollt, dass man diese Storyline, die da auf die da Bezug genommen wird, nämlich der Tag, an dem Superman starb. Aber wir wollen ja nicht spoilern. So aufbläst. Ich habe nur gesagt, dass man Bezug drauf nimmt. Den Rest hast du jetzt schon wieder verraten, du kleine Petze. Der Titel sagt auch nichts aus. Nein, der Titel sagt dir nichts aus. Der Titel hieß ja auch Doomsday auch, ne? So. Ja, jetzt ist zu spät, mein Freund. So. Du musst mich ja auch nicht bestätigen, Mensch. So. Ich möchte dich hiermit bestätigen. Das war mir, also das war ja, hat sich ja über mehrere Hefte und Monate hinweggezogen. Das ganze Thema, damals in den Comics. Und das wäre jetzt hier meiner Meinung nach zu viel gewesen. Da hätte sich wieder jeder drüber beschwert, ja, warum wird denn das so aufgeblasen? Warum wird denn das so verteilt und auf mehrere Filme vielleicht? Also das fand ich genau richtig. Das war halt kurz, brachial, zack, genau auf den Punkt. Meiner Meinung nach. Ich geb dir einen Alternativvorschlag. Aber du hast es im Endeffekt schon mal gesagt. Es sind so tolle Vorlagen, wenn ich jetzt mal von den Comics spreche, ausnahmsweise. Mhm. Du hast The Dark Knight Returns reingebracht, bei dem es um einen 60 Jahre alten Batman geht, der gegen Superman kämpfen muss, aus ähnlichen Motiven, also der so ein bisschen die Grundlage des Films gibt, Punkt 1. Und es gibt diese Sache, die du jetzt gerade erzählt hast, mit Doomsday, der Tag, an dem Superman starb. Hätte man daraus nicht einfach 2 Filme machen können? Das weil hab ich ganz gesagt. Ehrlich, genau, also ich meine, diese Sache, die jetzt zum Schluss so schnell abgehandelt wird, finde ich einfach, ich finde es auch, für den Moment hat es mir gereicht. Es war ein bisschen, finde ich, hier mit den ganzen, ich bin ein großer Freund von Laserstrahlen und sonstigen Scheiß, aber zum Schluss war es wirklich so ein bisschen, da habe ich mich an Dragon Ball zurückerinnert. Ich werde zum Super Saiyajin und ich werde nochmal super mehr, weißt du, wo Doomsday einfach immer weiter Energie aussendet, ist ein anderes Thema. Aber die Vorlagen sind doch einfach so toll, man hätte doch einfach einen Superman-Film machen können, der wirklich heißt Doomsday, der Tag, an dem Superman starb. Gut, wenn man es dann halt so genannt hätte, wäre der Spoiler ziemlich groß gewesen. Aber ich finde, das hätte ein Film für sich sein können. Das hätte einen super Superman-Film abgegeben. Endlich mal einen interessanten Superman-Film aus der neuen Ära. Ist schwierig. Also, ja, klar. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es wirkte gehetzt und da hätte man gut und gerne 2 bis 3 Filme draus machen können. Aus der ganzen Thematik. Aber gerade diese letzte große Schlacht, oder dieses letzte, die letzte Action-Sequenz im Grunde, die war so auf den Punkt. Also ich weiß nicht, ob man da noch hätte mehr drum erzählen müssen im Vorfeld. Ich glaube, wenn du einen Superman-Film Zeit gehabt hättest, vielleicht schon. Mein grundsätzliches Du hast doch, Problem. Du hast doch die Möglichkeiten schon gar nicht. Also die haben jetzt, ich versuch's dir zu erklären. Die haben jetzt mit Batman und Superman und okay Wonder Woman gerade mal 3 Charaktere da. So, wenn du dich an die Story erinnern magst, da prügelt sich halt dieser Doomsday erstmal quer durchs ganze Land und wird auch von verschiedenen Superhelden aufgehalten. Ich weiß nicht, ob das die richtige Möglichkeit gewesen wäre, die Helden dann einzuführen, damit die gerade schon wieder hops gehen oder mehr oder weniger aus dem Rennen genommen. Ich hätte einfach gar nicht eingeführt. Ich hätte das einen epischen Kampf zwischen Doomsday und Superman gerne gehabt. Ja, und das wäre zu lang gewesen, meiner Meinung nach. Kann sein. Also, letztlich kann man sagen, also um das ein bisschen abzuschließen, keine Sorge, ich gebe dir vollkommen recht, Aber wenn man muss, einen Film muss ja gar nicht, du kannst es ja anders sehen, aber ich hätte mich ja auch drüber gefreut, aber ich hätte mich auch drüber gefreut, wenn sie daraus einen eigenen Film gemacht hätten. Für mich muss man halt keine Superhelden einführen, weil das einfach zu viel ist. Ich habe einen Liebesfilm. Bei einem Liebesfilm sage ich, die Handlung ist, Mann trifft Frau oder Frau trifft Mann oder Mann trifft Mann und Mann trifft Mann, Frau trifft Frau, Transgender trifft Transgender, scheißegal. Mhm. Irgendjemand trifft irgendjemanden und verliebt sich ineinander. Bei Batman vs. Superman sollte für mich doch als Handlungsding, wenn ich es zusammenfasse, sagen, Batman kämpft gegen Superman. Wenn ich das aber in diesem Film sage, sage ich, Batman kämpft gegen Superman. Und übrigens, wir tasern euch noch an, es wird noch was Schlimmeres kommen. Und übrigens, wir bringen noch ein paar Helden mit rein, die später mal wichtig sein werden. Und übrigens, dann kommt das und das. Das ist schade, das ist für mich zu überladen. Das ist echt zu überladen. Ich sag ja, na, genau, das da gebe ich dir auch recht. Das stimmt, das ist zu überladen. Wusstest du mir gar nicht. Na, hab ich dir aber von Anfang an. Aber, das große Aber ist für mich, wie willst du den Doomsday praktisch auf einen eigenen Film strecken, vernünftig? Ich meine, das funktioniert nicht, weil auch da, wenn das jetzt ein extra Film gewesen wäre, wäre das dann im Endeffekt nur eine Konsequenz aus irgendwas gewesen. Verstehst du, wie ich das meine? Also du kannst, wie gesagt, wird der Kampf zwischen den beiden zu episch und aufgeblasen, passt auch wieder nicht. Das ist einfach zu viel. Ja, der muss kurz und brachial sein, finde ich. Also so wie es da gemacht ist, fand ich es okay. Ob das jetzt hätte unter Beiwirkung von Batman und Wonder Woman sein müssen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das sage ich, muss ja gar nicht unbedingt sein. Das war zu viel zusammengemixt in dem Moment. Aber einen ganzen Film getragen, alleine nur das Thema mit Doomsday, hätte es meiner Meinung nach nicht. Okay, ich glaube einfach nur, epischste Kampf ist und die Konsequenz bei dieser Doomsday-Sache gewesen wäre, dass Superman stirbt, hätte man es für mich auch in die Länge ziehen können, weil ich hätte so gern gesehen, wie ein Superman einfach zerrissene Kleidung hat, von oben bis unten blutet wie Sau und Doomsday ihn wirklich kaputt prügelt. Das Schlimme für mich ist ja... Die Prügelszene, ja, okay. Ja, dasselbe hätte ich gerne, hätte ich für Superman vs. Batman auch gehabt, denn, da kommen wir jetzt mal auf den Kern zurück, die Szene war einfach viel zu kurz, wirklich viel zu kurz, wo ich gedacht habe, so, wenn ich doch zwar epische Charakter, aber natürlich weiß ich als normaler Mensch, ja, Batman hat ein paar Gadgets, sonst hat er ja auch nichts, dass das nicht lange dauern kann, aber er hatte die geile Rüstung, er hat viel versucht drumherum, man hat das auch erklärt, okay, alles gut, in Ordnung, hätte man genauso gut schön langziehen können, aber ich hatte nie das Gefühl, und jetzt kommt das Allerschlimmste für mich, das Ganze wird einfach nur aufgelöst, weil verdammt nochmal, die beiden Eltern von denen, die beiden Mütter denselben Vornamen haben. Das ist so kacke. Man kämpft sich doch nicht die ganze Zeit und sagt dann, meine Mutter heißt übrigens genau wie deine. Ja, dann kannst du ja kein Böser sein. Vielleicht haben wir dieselbe Mutter, ich weiß es nicht. Stopp, da bin ich bei dir. Also das fand ich dann auch etwas zu schnell aufgelöst dann plötzlich. Also das war dieser totale Hass und ich bastel mir sogar einen Kryptonspeer und so weiter und so fort. Und dann so dieses Ding, also das fand ich auch etwas zu unschlüssig in dem Moment. Das war dann einfach ein bisschen zu kurz, um das noch rein zu quetschen, was dann halt kam. Also wie gesagt, insgesamt gesehen, das, was man da an Material verbraten hat in dem Film, das hätte, wie gesagt, verteilt besser funktioniert. Nur man hätte es dann halt auch vernünftig machen müssen. Also jetzt zum Beispiel, guck mal, du hast Man of Steel nicht gesehen. Der hat so langsam und so bedächtig angefangen und hat sich Zeit genommen. Und da wäre jetzt dieser dieser Doomsday drin am Ende praktisch optimal gewesen, weil da hätte er super reingepasst. Aber dann konnte man sich halt erstmal nicht mehr groß erklären. Wobei, man startet ja auf Krypton, also man hätte es irgendwie noch mit unterbringen können. Aber dann hätte man halt Superman vs. Batman nicht mehr machen können oder wie auch immer. Also das ist halt schwierig, ja, das irgendwie alles miteinander zu verknüpfen. Oder man hätte dann halt wirklich nochmal Man of Steel 2 machen müssen nach Batman vs. Superman und da hätte das dann stattgefunden mit welcher Vorgeschichte. Also das ist halt schwierig, ja. Ja, du kommst halt aus der Comic-Perspektive, ich kann das für Fanboys nachvollziehen, aber wenn ich das jetzt mal zum Schluss bringen darf, wenn wir eigentlich so ein bisschen ein Fazit rausziehen können, für mich als normalen, nicht so ganz in der Materie drin seienden Zuschauer, bin ich eher nicht so begeistert und wenn ich von dich, glaube ich, rausgehört habe, für Fanboys ist der Film auf jeden Fall was. Ja, wobei, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die jetzt keine absoluten Fanboys sind. Ich habe jetzt mit meiner Freundin drüber gesprochen und ich habe auch mit einem Kollegen drüber gesprochen und die waren jetzt auch nicht so überladen davon. Also haben gesagt, es ist halt Action und Action-Kino und ja, insofern passt das. Vielleicht ein bisschen zu wenig Action in einem Action-Kino. Aber gut, okay. Ja, wobei, du hast die zwei großen Schlachten drin, jetzt beschwer dich nicht, die gerade noch zu viel waren. ja, nee, die hätte man in Einzelfilmen auslegen können und dafür sind sie wieder zu kurz abgehandelt worden. Ja. Okay, aber wir haben ja gehört, in der Kritikwelt gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt wirklich Fanboys, die ich kenne, die haben mich auch schon sich bei mir beschwert, warum ich denn den Film so runtermachen würde. Ich will ihn ja gar nicht runtermachen, ich hätte mich ja selber darüber gefreut, wenn doch, er das willst für mich du. Nichts anderes wenn, ist nein, dein Ziel. Wenn er gut für mich gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt. Es tut mir sehr leid, ich habe mich so drauf gefreut. Vielleicht habe ich mich zu sehr drauf gefreut. Vielleicht hatte ich einen Stock im Arsch, einen Batman-Stock. Ich hab's ja in meinem Artikel im Grunde oder in meiner Besprechung dann so gesagt. Der Film ist ein Film, der mir noch lange gut in Erinnerung bleiben wird, aber es ist kein Film, der jetzt bei mir Kultstatus erlangen wird. Okay, das ist schön gesagt. Damit verlassen wir jetzt auch wieder dieses hitzige Thema, damit wir uns beide auch wieder lieb haben. Wir gehen ein bisschen Urlaub. Über sowas müssen wir auch diskutieren können, ohne dass wir... Was? Ich hasse dich, du magst den Film. Nein. Also, du bist anderer Meinung als ich, du Arsch. Du Arsch. Genau. Wir gehen in Urlaub, wir gehen ein bisschen in den Dschungel, Steffen. Du wolltest uns noch erzählen, wie es bei Tarzan war. Ich muss ja direkt weiterreden. Ich war ja im Dschungel. Moment. Also ich war im Urlaub im Dschungel in Stuttgart. Moment. Okay, dann erzähle ich ein bisschen was über Tarzan, was ich noch so weiß. Tarzan ist der König des Dschungels und ich weiß noch, dass Jane seine Lieblingsfrau ist und warum er in den Dschungel gekommen ist, das musst du uns jetzt erklären, Steffen. Also in der Disney-Variante ist es so, also ich glaube, das ist aber auch im Original ziemlich ähnlich, ist es halt so, dass seine Eltern einen Schiffbruch erleiden. Also er ist praktisch als Baby mit an Bord. Es sind nicht nur seine Eltern, aber sie sind halt auf einem großen Handelsschiff, glaube ich, unterwegs. Und genau, dieses Schiff erleidet Schiffbruch und über Gründe ist er so der Einzige, der dann überlebt und praktisch von einer Gorilla ist es, Gorilla-Dame aufgezogen wird, gefunden wird und aufgezogen wird. Sehr zum Missgefallen seines Stiefvaters jetzt praktisch der Anführer dieses Gorilla-Rudels ist und genau. Der sieht das immer so ein bisschen misstrauisch, das Ganze, aber lässt sie halt mehr oder weniger gewähren. Und solange dieser Menschenjunge keinen Einfluss auf die Sippe nimmt, ist alles okay. Mhm. Gut. Bis dahin, also Tarzan wächst halt unter den Affen auf, unter den Gorillas und entwickelt halt ähnliche Fähigkeiten. Das heißt also, er kann zumindest sich an Lianen munter durch den Urwald schwingen und so weiter und so fort. Und zwar ein bisschen unlogisch immerhin noch nach wie vor, warum er dann immer noch einen Lendenschurz trägt, weil auch die Gorillas das ja nicht tun. Aber okay, man muss sich ja was einfallen lassen, um da jetzt nicht zu viel zu zeigen. Nicht zu viel zu zeigen, ja. Und das ist ja jetzt auch nicht nur bei der Disney-Version so, das ist ja schon immer so. Also von daher, zumindest bei jeder Umsetzung dieser Geschichte, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Die Geschichte ist ja schon relativ alt auch. Genau. Und jetzt kommt es halt dann dazu, dass dann die Jane praktisch mit ihrem Vater zusammen in dieses Gebiet kommt und dort Forschung betreiben möchte, Flora und Fauna erkunden und dann treffen sie dann natürlich aufeinander und naja gut, ich meine die Geschichte ist ja bekannt weitestgehend, also die beiden lernen sich kennen und kommen sich näher und so weiter und so fort. So, und die ganze Disney-Umsetzung vom Film, die kennt man, glaube ich, auch. Die war irgendwann in den 90ern, meine ich, oder? Ja, kann sein, ja. Genau. Ja. Und wie das vorher schon bei einigen sehr erfolgreichen Umsetzungen der Fall war, hat man sich auch hier gedacht, okay, das ist mit der schönen Musik von Phil Collins, das kann man gut auf die Bühne bringen. Und da hat man sich echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Also da hat man wirklich den ganzen Raum mit einbezogen und die Figuren, also Tarzan allen voran, aber auch die ganzen Gorillas bewegen sich halt munter quer durchs Publikum, übers Publikum hinweg. Oh, okay, cool. Also die schwingen sich da wirklich entlang und laufen auch durch die Reihen. Ich meine, du warst es schon mal in König der Löwen, da ist es ja ähnlich, ja. Ja, ja, dass dann mal die ganze Herde da oder Herde an Tieren da durchläuft. Und so ähnlich ist es hier auch, aber noch ein bisschen mehr. Und wie gesagt, das Ganze findet halt im kompletten Theater statt. Man kann nach hinten, nach vorn gucken und entdeckt immer wieder irgendwas. Also es macht Spaß. Hat deine Begleitung geweint nach den ersten paar Minuten? Nein. Okay, ja, weil das war bei König der Löwen bei mir und meiner Begleitung so. Ja, bei der König so der Löwen war direkt zum Anfang. Bei ja. König der Löwen muss ich aber, gebe ich ehrlich zu, auch immer Rotz und Wasser heulen. Also von ja, daher, das passt schon. Ja. Was war denn der schönste Moment in dem Musical? Hast du die Szene im Kopf, wo du sagst, das war deine schönste? Nee, also so würde ich das jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt eine schönste gibt. Ich finde halt diese ganze Komposition, wie es gemacht ist, wunderbar. Also du hast viel Humor drin, du hast viel zum Lachen, wie gesagt. Und du hast dieses Action-Segment drin, was halt das wiederum einzigartig macht mit diesen, wir schwingen uns da durchs Publikum und da findet halt Artistik über dir statt, ne? Das ist halt okay. Also echt toll umgesetzt. Wie teuer, darf ich fragen, wie waren die Karten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht teurer mehr. Teurer als 50 Euro? Ja, das ja. Okay. Das okay, auf jeden Fall. Aber weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hat sich das Geld aber gelohnt? Ja, es war so. Ja, hat sich. Doch. Also würdest du ja, ich meine, die Disney-Musicals sind halt nicht gerade günstig, aber ja. Man bekommt für sein Geld schon was Tolles geboten. In Aladdin warst du ja, glaube ich, auch. Hat's, glaube ich, ja. Letztes Mal schon erzählt. Genau. Und das findest du, dass alle Disney-Musicals bis jetzt auch wirklich qualitativ gut waren? Welches war von den dreien die beste? König der Löwen, Aladdin und Tarzan? Was würdest du sagen? Dass du immer von mir so ein Alleinstellungsmerkmal haben willst. Nein, ich will nur wissen, wenn du sagst, eins von drei. Gut, ich sag mal so, König der Löwen berührt mich jedes Mal. Das berührt mich tief drin und das ist was echt Tolles und das ist echt super. Ja? Mhm. Allein von der Musik her. Das ist jetzt noch gar nicht mal so das Bühnenbild oder so. Oder natürlich haben die sich mit dieser Puppenumsetzung sehr viel überlegt und machen das gut. Aber bei König der Löwen ist es primär die Musik, die mich da immer wieder sehr, sehr berührt. Bei Aladdin war es dieses bunte Übertrete zum Teil, dieser Humor. Mhm. Der Genie auch wahrscheinlich. Genau, richtig. Der ist ja halt absolut überzeugend und ist auch meiner Meinung nach die Hauptfigur in dem ganzen Ding. Und jetzt hier bei Tarzan ist es auch der Humor, aber vor allem natürlich diese Artistik und diese Action, die du dabei hast. Okay. Genau. Ich sehe schon, Herr Liebschner ist wieder sehr diplomatisch. Er ist ein Diplomatie-Mensch. Er weiß. Warum soll ich denn nicht das rauskehren, was mir dann so gut gefällt an den ganzen Sachen? Also ich meine, die haben er dann mag halt keine alle. Rankings, dieser Mann. Er mag sie mag ich auch nicht. Bin ich absolut kein Fan von. Weil man muss ja nicht immer das Beste raussuchen, sich von allem, sondern man kann sich ja aus den individuellen Sachen das Beste raussuchen. So rum. Das sagt ein Sky-Abonnent, glaube ich, wenn er Sky besorgt. Man kann sich aus den individuellen. Jetzt habe ich ein bisschen Sky. Ja, das klingt so. Nein, also ich kann bei mir ein ganz einfaches Ranking machen. Ich sage, König der Löwen ist das beste Musical von den Disney-Musicals, die ich gesehen habe, weil es das Einzige ist, was ich gesehen habe. Das ist natürlich, ja, sehr. Sehr einfach, ne? Sehr aber einfach. Hat mich auch sehr ergriffen damals. Diplomatie ist auch ein ganz gutes Thema. Steffen hat vorhin schon türkisches Magengrummeln bekommen, als ich es kurz angegeben habe. Deswegen machen wir es ganz kurz. Wir haben uns hier ein Thema aufgeschrieben, was in letzter Zeit ziemlich aktuell ein Thema war und wir deswegen sehr, sehr kurz abhandeln werden. Ich habe das mit einer Kristall-Umfrage verbunden. Kristall ist diese ganz lustige Comedian, der immer sagt, darf er das? Deswegen habe ich es genannt, Böhmermann, darf er das? Und wir stimmen jetzt beide hier einfach mal ganz, ganz salopp einfach ab. Böhmermann, darf er das? Lieber Steffen, darf er das? Bitte nur ein Wort, ja oder nein? Ja. Okay, Basti, ich frage dich jetzt hier auch nochmal gesetzlich. Basti, ich frage dich hiermit auch mal gesetzlich. Darf Dönermann, freudscher Podcast-Versprecher, ja. Darf Böhmermann das? Lieber Steffen, ja. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Thema. du wolltest gut, dass man so schön kurz abgehandelt hat. Ja, danke. Sehr gut. Und wir kommen jetzt zu einem Thema. Also wir waren ja auch, Böhmermann hat ja in ganz kurz Bezug, hat ja in letzter Zeit ziemlich viel mit Regierungschefs zu tun gehabt. Und wir kommen direkt zu einem ähnlichen Menschen. Die Überleitung spare ich mir gerade. Moment, ich fange nochmal von vorne an. Was? Ja, gut, wir haben über ungeliebte Regierungschefs schon in letzter Zeit viel gehört. Deswegen so. Kommen wir jetzt zu einem, der in der deutschen Historie leider auch nicht so beliebt war. Das klingt jetzt was viel besser. Leider? Zum Glück. Hab ich leider so gesagt. Beliebt, oh, Entschuldigung. Schon wieder was wir piepen müssen. Das war nicht so gemeint, Leute. Oh. Ich fange nochmal von vorne an. Wir sind ja hier im Podcast, wir zensieren uns ja live. Mach doch nichts. Nein, ich habe leider gesagt. Das ist ja, das darf kein falscher Versprecher sein. Nachher sagt man mir wirklich was. Also wirklich. Es ist mir jetzt wirklich unangenehm. Also nochmal. Basti, du sitzt halt so weit rechts. Was ist los? Und mach mal das Bärtchen weg. Mensch, Basti, was ist denn da los? Nein, ich mache eine Spielempfehlung. Ich weiß ja, wie du es meinst. Genau. Ich also, lieber ich Hörer, der Basti ist alles andere als rechts. So. Er sitzt nur rechts. Jetzt zickt er wieder links. So, egal. Ich habe ein Spiel gesehen, ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich gebe eine kurze Geschichte dazu durch. Ich habe dieses Spiel, es nennt sich Secret Hitler. Mhm. Es ist ein Spiel, das habe ich mir jetzt öfters in Videos angucken dürfen. Da muss ich auch leider mal wieder den Hinweis auf die Rocket Beans machen. Ich weiß, es nervt langsam schon, aber ich habe auch Pete's Meat geguckt. Immer diese Rocket Beans. Boah, langweilig. Ey. Ich habe aber auch Pete's Meat mir angeguckt, um zu gucken. Die haben das auch gespielt. Das fand ich ganz lustig. Ich erkläre gleich, worum es geht. Ich möchte nur eine kurze Geschichte erzählen. Das ist schon so oft gesehen. Ich wollte gestern unbedingt dieses Spiel spielen und bin dann mit den Strapazen einer spontanen Spieleabends entgegengekommen. Okay. Ich habe nämlich Leute gefragt, ob ich bei denen den Spieleabend machen kann, weil ich gerade in derselben Stadt war. Das ging dann hin und her und zum Schluss hat es doch nicht funktioniert. Aber ich, weil das Problem ist, bei diesem Spiel braucht man 5 Personen. Und 5 Personen spontan am Freitagabend zu kriegen. Da kriegt man die ganze Palette an Ausreden durch. So, ja, wir haben noch gerade nicht gegessen, können wir die Entscheidung noch vertagen? Können wir es nicht lieber woanders machen? War vom Gastgeber zu hören. Einer der Leute, die ich gefragt habe, war, ja, ich habe gerade Besuch, ich kann nicht genau sagen, wann genau ich jetzt fertig werde. Das war nicht nur okay, ist ja auch alles relativ spontan. Das spielt halt ein bisschen mit. Genau, weiß ich nicht, wollte er wahrscheinlich nicht. Der dritte, den ich gefragt habe, war so, ja, ich bin ja gerade arbeiten, ich melde mich nach der Arbeit einfach nochmal. Von dem habe ich nachträglich, nachdem alles nicht stattgefunden hat, so, ich war gestern zu platt. Dann denke ich mir so, du läufst ja nur von A nach B in deinem Job, da kannst du doch noch dich hinsetzen, du Schwein. Und dann, das vierte war was Ähnliches, das war, ja, da besucht halt jemanden irgendwo anders, kann aber auch nicht genau sagen. Okay, es war spontan, aber dann sollen die doch heute einfach mal Nein sagen. Einfach Nein, es ist okay für mich, ja. Das nächste Mal spiele ich das mit dir. Wir beide zusammen haben so viele gespaltene Persönlichkeiten. Dann kriegen wir locker 5 Leute zusammen. Da hast du wahrscheinlich recht. Darunter wahrscheinlich auch einen Hitler. Irgendeiner von uns auf jeden Fall. Nee. Ich glaube, für den ist kein Platz. Aber den brauchen wir leider in diesem Spiel, denn okay. Ich erkläre kurz Secret Hitler. Ich werde auch versuchen, davon Fotos zu machen. Ich meine, wie sagst du jedes Mal, wir machen es nicht, weil ich habe es mir gestern ausgedrückt. Es gibt eine Print-and-Play-Edition, die zeige ich dem Steffen gerade mal. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist spiegelverkehrt bei dir, sieht man das da? Nee, das man sieht's, ja. Dann sieht's richtig. Genau, steht Secret Hitler ganz schnell drauf und ich, man sieht also einen schönen altdeutschen Schriftzug. Nicht schön, einen altdeutschen Schriftzug. Oh, einen altdeutschen Schriftzug. Dann gibt's sogenannte Faschistenartikel. ich guck mal gerade, wo ich was finde. Genau, und dann komme ich mal zu den Sachen, die das Wichtigste sind. Es gibt in diesem Spiel bei 5 Personen, gibt es eine gewisse Rollenverteilung. Mhm. Steffen zeige ich gerade einmal das, wo man den Präsidenten und den Kanzler ausschneiden kann. Es gibt 5 Personen in dem Spiel. Wenn 5 mitspielen, gibt es einen Faschisten und einen Hitler. Mhm. Also sind beide natürlich von der Faschistenfraktion. Und es gibt Liberale. Ziel des Spiels ist es, entweder A, Hitler zu töten, dann haben die Liberalen gewonnen. Mhm. Oder 6 liberale Gesetze durchzupeitschen. Oder aber, wenn man Faschist ist, dass man Hitler zum Kanzler wählt. Eigentlich ist das eigentlich dann die Siegbedingung. Und jetzt ist es so, wenn du das Spiel Werwölfe früher in der Kindheit gespielt hast, hast du das früher gespielt? Welches? Spiel Werwölfe. Kennst du das? Nee, Werwölfe? Nee. Okay, oder Werwolf. Ich erkläre ganz kurz dann bei Secret Hitler einfach, wie es weitergeht. Wer Werwolf kennt, das ist ein ähnliches Prinzip, deswegen erkläre ich das jetzt nicht nochmal neu, sondern Secret Hitler funktioniert folgendermaßen. Die Rollen werden zufällig zugelost. Also ihr kriegt entweder eine Faschistenkarte, entweder ist man da Hitler oder Faschist oder Liberal. Alle machen die Augen zu, dann sagt der Spielleiter, bitte jetzt nur noch Hitler und der Faschist die Augen öffnen. Dann öffnen die beiden nur noch die Augen. Mhm. Und dann werden alle Augen aufgemacht, nachdem das passiert ist. Es heißt also auf Deutsch, die Liberalen wissen nicht, wer liberal und wer Hitler ist. Nur Hitler und der Faschist wissen, wer sie beiden sind. Das heißt, okay. Paranoia ist vorausgesetzt. Mhm. Es wird jede Runde ein Präsident... So ein Maulwurf-Prinzip im Grunde. Genau, so Maulwurfprinzip. Mhm. Es wird jede Runde ein Präsident ausgerufen, der kann sozusagen entscheiden, wer Kanzler wird. Dann dürfen die Leute darüber abstimmen, darf derjenige Mensch Kanzler werden. Mhm. Schön mit Ja oder Nein, steht extra drauf auf den Karten. Mhm. Und danach wird sozusagen noch ein Gesetz verabschiedet. Das sind einfach nur Kärtchen, wo drauf steht liberal oder Faschist. Und dann wird liberal und Faschist ein Gesetz ausgerufen. Okay. Ich habe mir das angeguckt und wenn man sich das anschaut, ist das Spiel vor allem durch Intrigen, Reederei und Paranoia vor allem. Weil nach so den erste Spielrunde ist noch irgendeiner Präsident und er nennt irgendeinen Kanzler, scheißegal. Aber so ab Runde 2, 3 fängt das auf einmal an so, warum hat derjenige das gegeben? Warum hat derjenige das gemacht? Ist er Hitler? Vielleicht ist er Hitler, vielleicht ist er auch nur Faschist. Das fängt immer so an, egal wie oft man das spielt. Und das hätte ich so gerne gespielt. Meine Spielempfehlung, ich gebe auch nachher den Link noch unten in die Shownotes rein. Mhm. Guckt euch Secret Hitler an, druckt euch mal die normale Version erstmal aus. Ihr könnt natürlich auch, ich weiß nicht, ob das noch Kickstarten kann. Das ist ein Kickstarter-Projekt, das hat $50.000 verlangt. Weißt du, wie viel es zusammenbekommen hat? Ich rate ein bisschen länger, weil ich muss gerade mal die Seite aufmachen. 100.000? Nein. 200.000? Höher. 300.000? Höher. 500.000? So, jetzt gucke ich gerade, weil man weiß ich auch nicht mehr. Nee, höher, Steffen, sehr viel höher. 1 Million. Ja, höher. Noch höher, jetzt sag's. Ja, okay. Es sind 1.479.046 Dollar von nur 50.000 anvisierten Dollar. Gut. Und dafür kriegt man halt auf diesem Kickstarter-Projekt, ich weiß nicht, ich bin nicht bei Kickstarter, aber ich habe jetzt auch keinen Knopf gesehen, wo ich sagen könnte, ich spende jetzt die $42 zum Beispiel, dann kriegt man halt das, was man schon ausdrucken konnte, das gibt man halt auch nochmal in schöner Spielform wieder, mit farbigen Karten, in dick und in so einer Holzschachtel. Ja. Also, wer das Geld übrig hat und wenn man bei Kickstarter das noch machen kann, soll sich das mal zulegen. Steffen, ich würde das sehr gerne mit dir spielen. Wir brauchen nur 3 weitere Leute. Vielleicht ist das was, weil ich komme ja manchmal zu deinem Podcast Comic Cookies vorbei. Vielleicht, auch wenn es nicht richtig was mit Comics zu tun hat, vielleicht was, wenn die da sind. Weiß ich nicht, ob diese Spielaffin sind. Mal gucken. Also, Spielempfehlung Secret Hitler. Sucht euch 3, 4 Personen und spielt es auf jeden Fall mal. Es macht sehr viel Spaß. Ja. Und ich gehe mal zurück. Ich glaube, du warst als nächster dran, Steffen. Ich hatte mir noch was auf die Liste gepackt und zwar wieder mal ein kleines Klickspiel. Keine Folge ohne Goofy, ne? Oder Disney. So, und deswegen habe ich mir das eigentlich schon länger so ein bisschen insgeheim gewünscht. Einfach mal so ein Spiel, wo man sich seinen eigenen Disney-Themenpark zusammenbauen kann. Ne? Ja. Weil ich ja auch ein Riesenfan der Disney-Themenparks bin, beziehungsweise erstmal nur vom Disneyland hier in Europa, also in Paris, weil es mir jetzt einfach finanziell und irgendwie noch nicht gereicht. Aber nichtsdestotrotz, das Prinzip halt, einen eigenen Disney-Park zusammenbauen zu wollen, so nach dem Motto, so diese Aufbauspiele, fand ich halt immer schon reizvoll und dachte immer so, warum macht das keiner? Und jetzt hat es tatsächlich mal einer gemacht, und zwar ist es die Firma, wie heißen sie denn? Weiß ich nicht, aber ist das wie Rollercoaster Tycoon, so eine Art Spiel fürs Handy oder was? Habe ich es richtig verstanden? Ja, nicht ganz so, weil es gab ein ähnliches Spielprinzip schon mal von Zynga, so auf Facebook gab es halt auch so ein Themenpark-Editor im Grunde. Und so ein bisschen in die Schiene geht das. Gameloft ist es. Gameloft hat es auch. Ach, Gameloft, okay, kenne ich. Genau. Und die haben jetzt ein Spiel rausgebracht mit dem Namen Magic Kingdoms. Und wer sich auskennt, der weiß, Walt Disney World ist ja der größte Themenparkkomplex, was Disney angeht. Und da gibt es eben dieses Magic Kingdom, was im Grunde Kingdom, also Königreich, was im Grunde so den Umfang eines Disneyland-Themenparks hat, wenn man das mal so sagen möchte. Also Disneyland selbst besteht ja immer aus so verschiedenen Bereichen. Also hier in Europa ist es halt das Frontierland, dann das Fantasyland, dann das was war es denn jetzt noch? Dann das Discoveryland, genau. Und dann hast du noch so die Main Street Area und irgendwas habe ich jetzt garantiert vergessen. Ich glaube, es sind immer so um die 4, 5 Themenbereiche so in dem Sinne. Und die sind zusammengefasst zu eben so einem Park. Und das spiegelt sich jetzt halt auch in diesem Spiel wieder. Genau. Und da kannst du halt anfangen mit natürlich Mickey Mouse. Der ist jetzt hier dann so die Einstiegsperson. Droge. Droge wollte ich gerade vermeiden, den Begriff. Ja, das ist halt so die erste Person, auf die man trifft und die so die ersten Aufgaben erledigen muss. Und im Grunde funktioniert es genauso nach dem Prinzip. Also man muss halt immer mehr irgendwie Aufgaben erledigen, um weitere Objekte freizuschalten, die dann wiederum gebaut werden können. Und man ist das eine 3D-Ansicht oder ist es von oben drauf? Das ist so eine isometrische Draufsicht. Okay. Genau. Und was ist das Ziel des Spiels? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das aufzubauen, diesen ganzen Park sozusagen. Ja, im Grunde den Park immer weiter zu erweitern und größer zu machen. Und praktisch mit neuen, ich sag jetzt mal, Leben zu befüllen. Die dunkle Materie hat sich praktisch über den Park gehangen, angeführt von Das klingt gruselig. Von Malefiz natürlich, ne? Also von Angelina Jolie, so. Man hat so die Disney-Figuren natürlich mit drin. Und der erste große Widersacher ist natürlich, wenn es dann um Mickey und Goofy, also das sind so die wirklich die beiden ersten Figuren, die freizuschalten sind, ist dann natürlich der erste große Widersacher auch Kater Carlo. Genau. Okay. Wird Mickey Mouse von Jennifer Aniston gesprochen? Das würde mir gefallen. Die dunkle Materie, Malefiz, Angelina Jolie. Okay, alles klar. Wusstest du übrigens, dass Mickey Mouse früher, jetzt hast du den Fass aufgemacht, von Walt Disney selbst gesprochen wurde? Mann, der hat ja eine ziemlich hohe Stimme gehabt, oder? Ja. Naja, hatte ja, also nicht natürlich, aber er hat sich immer ja, hochtrainiert. Disney war ein Eunuch. Hochtrainiert. Ja, er hat sich hochtrainiert. Ich habe letztens Walt Disney nur gesehen. Also ganz kurz, Steffen weiß ja, wie begehrt bei mir Disney-Themen immer sind. Mhm. Jetzt gar nicht so schlimm, wie sich das anhört, aber meine Freundin ist großer Mary Poppins-Fan und da kam jetzt dieser, ich glaube, der sogenannte zweite Teil von Mary Poppins geht um Mary Poppins als Autorin und da spielt Tom Hanks Walt Disney und das gefällt wohl vielen Leuten. Herr Basti hat das jetzt wieder sehr, sehr einfach dargestellt. Also es geht praktisch um die Verfilmung von Mary Poppins. Sag ich doch, hab ich doch gesagt. Ja, Mary Poppins als Autorin, hör schon mal. Ach, habe ich Mary Poppins als Autorin gesagt? Ich meine natürlich um die Autorin von Mary Poppins. Genau, so. So, die Autorin von Mary Poppins, die sollte halt, wo die gemacht wird. Und die Autorin von Mary Poppins hat einen Dachschaden. Und Tom Hanks als Disney Mr. denkt sich, was ist das für eine alte Kuh? Ja. Saving Mr. Banks. Weißt du, wer Mr. Banks ist? Weiß ich nicht, der Kioskverkäufer in der dritten, in der Bronx? Nee, Mr. Banks ist ja der Familienvater von den Kindern aus Mary Poppins. Ach so, der mit den 2 Penny in der Bank. Wie? So. Ich musste mir leider schon ein bisschen Mary Poppins antun. Übrigens, auf den JGA habe ich mich auch mit Mädels angelegt, die den ganz toll fanden, weil ich gesagt habe, boah, nervt mich Mary Poppins. Nein, Mary Poppins ist toll! Das ist doch ein wunderschöner Film. Ja, dir das gefällt, habe ich auch schon fast gedacht. Hör mal, du könntest auch, Mickey, hast du gerade du Idiot gesagt? Ja. Kein Idiot reingebracht. Du könntest auch Mary Poppins sprechen, weißt du? Mann, du brauchst die Stimme gar nicht hochzutrainieren. So, du Idiot. Ja, der Basti weiß halt einfach nicht, was schön ist. So. Kannst du noch ein Abschlussfazit machen und ein Ranking für Disney Kingdoms? Was ist dein Lieblingsfigur? Meine Lieblingsfigur und meine Lieblingsfigur in Disney Kingdoms ist Goofy. Überraschung. Es gibt eine Lieblingsfigur. Und, das ist fast ein Ranking, Leute. Hört ihr das? Das ist ein Ranking. Mein Lieblingsgebäude ist Goofyhausen. Ist das Haus von Goofy? Das ist so schlecht. Wolltest du ein Ranking, so bitte? Ja, geiles Ranking. Auf Platz 2 direkt Goofys Mama. Aber es macht ja alles nichts, wenn wir uns mal zerstreiten, dann können wir ja einen findigen Anwalt, der uns da beiderseits vertreten kann. Das ist korrekt und ich gehe jetzt nicht auf eine Metaebene und sage, dass er dafür eine Überleitung macht. Nein, das kam ganz organisch, meine Herrschaften, denn wir beide haben Better Call Saul geguckt. Schön, dass du es trotzdem nochmal erwähnt hast. Ich weiß. Wir haben Better Call Saul geguckt, Steffen von Folge 1 bis Folge 9, ich sogar zu Ende, deswegen werde ich dir nicht spoilern, das tue ich dem armen Steffen. Ach, ist das jetzt schon wieder die letzte Folge, die 10? Du müsstest dir jetzt die 10. angucken. Das ist, glaube ich, die letzte Folge, ja. Die gucke ich mir heute Abend an, ja. Okay. Sehr gut. Empfehlung von mir, guck sie dir wirklich an. Steffen, fangen wir mal an mit deinem. Ne, ich fange mal an, weil du hast gerade so viel geredet. Better Call Saul ist immer noch das Spin-off von Breaking Bad, spielt vor den Ereignissen von Breaking Bad und ist jetzt schon in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel ging es vor allem um das Verhältnis, was natürlich auch nachträglich hier immer noch geht, vor allem auch in dieser Staffel, um das Verhältnis von Jimmy McGill, der später der Saul Goodman wird, der Anwalt, der in Breaking Bad sozusagen Walter White ein bisschen aus der Patsche hilft, und um das Verhältnis von ihm und seinem Bruder Chuck. Und in dieser neuen Staffel geht's auch darum, aber es gibt immer noch eine dritte Person, die nennt sich Kim Wexler. Mhm. Das ist sozusagen das Love Interest von dem guten Jimmy McGill. Mhm. Und hier geht's vor allem darum, in dieser Staffel, wie fühlt sich Jimmy in einem normalen Anwaltsjob, wenn er mal einen guten Anwaltsjob kriegt? Weil er jetzt im Moment in, ich glaube, wo ist der Ort nochmal? Ist egal. Auf jeden Fall hat er so einen neuen Job. Und man muss einfach sagen, im Laufe der Staffel merkt man, er fühlt sich gerade gar nicht so wohl. Jimmy tendiert immer so zwischen, ja, ich möchte Kim irgendwo beeindrucken, aber eigentlich macht mir dieser ganze Angestelltenkram auch als Anwalt nicht so viel Spaß. Und Jimmy geht mal gern über die Grenze des Vertretbaren, nennen wir es mal, des Legalen hinaus. Wir nehmen da ein paar Sachen mal raus. Steffen, hast du direkt eine Idee, was man erzählen könnte? Ich glaube, es gibt eine zentrale Sache auch in dieser Staffel, die mal vorgekommen ist. Oder war das mit dem Werbespot schon in der ersten Staffel? Nee, das war in der zweiten jetzt. Weißt du, das war jetzt in der zweiten, ja, nee, das war in der zweiten, wo er schon in diesem anderen Anwaltsbüro ist. Also er ist ja... Genau. Erzähl mal, das mit dem Werbespot. Er sollte ja ursprünglich oder hat er versucht, in die Anwaltskanzlei seines Bruders mit reinzukommen. Das hätte alles nicht so richtig funktioniert. Und dann ist er praktisch in eine Anwaltskanzlei reingekommen, mit der die Anwaltskanzlei seines Bruders wiederum zusammenarbeitet bei der Vertretung von Rentnern, die von ihrem, von ihrem Seniorenstift quasi übers Ohren gehauen wurden. Und ist das Sandpiper? Genau, ja. So, und das soll halt eine riesen Sammelklage werden. Das ist halt der große Aufhänger und diesen Auftrag hat halt Jimmy McGill besorgt. Und und aufgrund dessen hat man sich dann halt so geeinigt, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen da noch eine unterstützende Anwaltskanzlei und in der darfst du dann halt mitmischen. Also er ist da in der Anwaltskanzlei seines Bruders nicht so gern gesehen, weil er auch irgendwie Probleme mit dem anderen Seniorpartner hat, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ja. Trevor. Und wie? Trevor. Mag sein, ja genau. Und in dieser Kanzlei ist ja auch die Kim Wexler und was wolltest du jetzt eigentlich wissen? Du wolltest irgendwas mit diesem Werbespot, genau, den machte dann halt mehr oder weniger in Eigenregie. Holt sich da halt zwei Filmstudenten dazu irgendwie, ne? Und mit denen dreht er dann halt, oh, jetzt sehe ich was anderes im Hintergrund. Ja, mehr Dreck. Erzähl weiter. Genau, mit denen dreht er dann halt so die verschiedenen oder einen Werbespot, ohne das im Grunde mit seiner Anwaltskanzlei abzusprechen und schaltet die einfach. Ja. Jetzt kommst du, du bist dran. Genau. Keine Pause entstehen lassen. Du bist im großen Pixelland wieder gefangen. Du bist gerade für mich nur ein Mosaik von irgendwelchen Sachen, aber ich glaube, du kamst an den Werbespot dran. Der Werbespot wird im Endeffekt ausgestrahlt. Das Problem ist, der gute Jimmy hat das nicht abgesprochen. Er hat keine Freigabe von seinem Chef bekommen und lässt den einfach so laufen und kriegt am nächsten Tag sowas von den Marsch geblasen sozusagen. Er darf zwar immer noch in der Anwaltskanzlei arbeiten, aber wir kennen alle, dass wir alle, die wir arbeiten, gehen als normale Angestellte nicht auf der höchsten Ebene. Wir brauchen immer eine Freigabe vom Chef und die ist hier nicht erfolgt. Und selbst wenn der Werbespot gut läuft, so meint der Chef, ja, was ist denn mit unserem Image? Und warum haben sie das nicht abgesprochen? So geht das nicht. Ja. Und dementsprechend ist es so, dass der gute Jimmy davon richtig genervt wird, weil er einfach nicht das machen darf, was er will. Genau. Und das ist nur eine der Dinge, die in dieser Staffel passieren werden. Und es gibt ja noch ein paar weitere Sachen. Es gibt ein paar sehr wichtige Sachen. Das Verhältnis von dem Bruder zu Jimmy ist eines der wichtigsten Sachen, die im Laufe der Staffel auch nochmal wichtig werden. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir haben jetzt nur uns um Jimmy gedreht. Es gibt da auch noch den guten Mike. Und bei Mike und der Zusammenfassung der Story bin ich mal ein bisschen schlecht. Würdest du das kurz übernehmen für mich, Steffen? Ganz kurz. Da bin ich auch schlecht. Toll, wir sind die Experten. Ja, nein, Mike ist halt im Grunde, der trifft hier auf Charaktere, die man halt auch schon aus Etage 13, wollte ich gerade sagen, kennt. Aus Etage 13 auf jeden Fall, weil wir sie auch schon erwähnt haben. Wir aber haben auch wie heißt es nochmal? Breaking Bad. Breaking 3, Etage 13. Genau, aus der Serie natürlich kennen, da treten auf hier bekannte Gesichter wie Tuco. Da habe ich ja neulich schon meine euphorische WhatsApp geschickt, als ich den entdeckt hatte. Wie heißt denn der andere nochmal? Also ich bin immer ganz schlecht. Der Hector Salamanca. Genau, es ist der Ältere, ne, oder? Das ist der Alte, ja. Genau. Der dann bei Breaking Bad im Rollstuhl saß und auch nicht mehr so richtig sprechen konnte und so weiter und so fort. Genau. Und ich nehme mal an, dass uns in dieser Serie dann noch ein bisschen erklärt wird, wie das dazu kam. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Und da, genau, das ist halt so der Nebenhandlungsstrang. Also die beiden Protagonisten hier, also Mike, der ja praktisch auch schon etwas betagterer Herr ist, aber der sich halt auch rührend um seine praktisch Tochter und vielmehr noch um seine Enkeltochter kümmern möchte, nimmt halt immer wieder so fragwürdige Jobs an, wo es dann halt absolut über die Grenze der Legalität geht natürlich. Aber er ist halt ein Profi. Und das merkt man halt immer wieder. Das wird halt immer wieder klargestellt. Und genau. Und als solcher... Er hatte so das Problem, dass er sich mit Hector Salamanca dadurch angelegt, dass er, glaube ich, den Neffen oder irgendwie so irgendeinen Verwandten von dem ins Gefängnis durch irgendwas gebracht hat. Und das ist so der Spannungsbogen. Mike ist also in ständiger Gefahr. Um das so ein bisschen auf eine höhere Ebene zu bringen. Wir haben im Endeffekt die ganze Zeit zwei Handlungsfäden. Mike's ist eher so wirklich eher dramatischer Natur. Mhm. Man weiß auch nie, wie lange wird er das überleben. Man weiß natürlich durch Breaking Bad, dass es natürlich alles so ein bisschen überleben wird. Aber was wird zum Beispiel passieren, dass der Hector Salamanca vielleicht irgendwann mal diesen Schlaganfall bekommt? Könnte ja interessant sein. Dass es vielleicht aufgeklärt wird, weiß man nicht. Und Mike hat eher so die, Jimmy hat eher so den leichten Handlungsfaden, wo es immer so ein bisschen tänzerisch ist. Ich glaube, Mike wäre froh, wenn er die Probleme von Jimmy hätte, habe ich letztens irgendwo gelesen. Und da haben sie natürlich ganz doll recht. Das Tolle ist, die beiden Sachen sind so unterschiedlich, aber sie passen durch Breaking Bad und durch diese Erzählweise, diese Parallele passen sie einfach relativ gut zusammen. Sie überschneiden sich auch nicht die ganze Zeit so häufig, das kommt vielleicht ein, zweimal vor. Es kommt immer mal wieder kurz vor. Also meine Meinung, aber genau, ja. Ich finde, es passt sehr gut. Also meine Meinung auch, ist halt eine ruhige Serie. Und es wird auch diesmal, bis auch vielleicht den Anfang der zweiten Staffel, gar nicht mehr so viel Wirbel gemacht um Better Call Saul. Also auch in meiner Netflix-Ansicht sehe ich diesmal nicht derzeit beliebt ganz oben Better Call Saul, sondern das ist bei mir immer nur bei den abgespielten Sachen. Ich weiß nicht, ist die weniger gut angekommen, kann man bei Netflix auch immer so schlecht sagen, ne? Fünfmal Netflix erwähnt. Ich glaube, damit können wir unseren Haken heute wieder bei Netflix-Promotion machen. Nee, also ja, aber ich gucke die Serie gerne, die macht Spaß und ja. Doch. Okay. Ich habe eine Idee gehabt während gerade Better Call Saul. Wir könnten natürlich, es passiert häufiger, dass wir beide ein Thema haben, das wir nicht hier großartig anbringen können, weil die Zeit uns einfach so ein bisschen davonrennt. Und da ich jetzt noch ein bisschen was mit Steffen vorhabe, habe ich aufgeschrieben, The Last of Us wäre das nächste gewesen. Ich würde vorschlagen, Steffen, wir machen so etwas wie, weiß ich nicht, Nachklapp oder wie wir das auch immer ganz cool branden wollen, dass wir vielleicht einfach ich selber nochmal Last of Us irgendwie einspreche, meine Meinung dazu und wir das einfach nochmal als extra Ding hochladen, damit die Leute auch, dann können wir gerne machen. Die Leute nicht immer so überstrapazieren. Vielleicht machen wir das ab sofort, wenn irgendwas runterfällt, weil bei mir ist zum Beispiel, sehe ich, ich wollte auch mal Anno 2070 besprechen oder einen Horrorfilm, den ich gut fand. Und es ist nicht immer so, dass es vielleicht Sinn macht, dass wir beide vielleicht drüber reden, sondern wenn es nachher, vielleicht können wir all die Disney-Sachen auslagern. Ein Traum geht gerade in Erfüllung. Nee, Licht vom Himmel. Goofy, geh! Nein, alles gut. Das ist natürlich integraler Bestandteil. Richtig. Und, ich komme aber jetzt zurück zum Thema, damit ihr Bescheid wisst. Es sollte also, wenn Basti sich dran hält, The Last of Us noch irgendwann mal als Nachklapp folgen. Und vielleicht hat Steffen ja auch noch irgendwas, über was er erzählen will. Hoffe nicht. Steffen, Last of Us? Nee. Ich meinte jetzt zu anderen Themen, wenn dir was einfällt, dann sollen wir das vielleicht so machen. Genau, Steffen, ich habe dir am Anfang, um die Klammer so ein bisschen zu schließen, etwas über den sogenannten JGA erzählt und den Junggesellenabschied. Und ich habe ja vorhin ein bisschen angeteased, wir haben zwar erst Crossgolf gespielt, aber nachher haben wir ein Spiel gemacht, das ich selber erfunden habe, das sehr gut angekommen ist. Okay. Sehr gut, Steffen. Und dabei handelt es sich hier um das geheime Spiel für Steffen. Das Problem ist, ich habe mir keine Idee gemacht, wie ich es cool nennen kann, damit wir es auch aufgreifen können. Wie nenne ich es denn? Hast du das wirklich gemacht? Okay. Ja. Ich habe Angst. Steffen, du musst keine Angst haben. Ich habe natürlich Rücksicht drauf genommen. Ich weiß ja, wie sehr du dieses Spiel magst. Für die Erklärung für dich, es ist ganz easy. wenn nachher doch rauskommen sollte, dass es denen nicht unangenehm ist, dann hört ihr das hier überhaupt gar nicht. Aber ich lasse nebenher, um den Zuschauern für später ein bisschen Mehrwert zu bieten, lasse ich einfach nur eine Kamera hier neben laufen, weil ihr es auch sehen müsst, weil es ein bisschen Audio visuell ist, was wir jetzt machen. Steffen, wir spielen nämlich, ich habe nämlich Folgendes mit der Braut gemacht. Also erstmal, hallo, liebe Etage 13 Gedöne, jetzt auch mal kurz auf Video. Ich zeige euch jetzt hier mit dem Steffen ein kleines Spiel, das heißt, hast du das wirklich gemacht? Und Steffen, ich habe Folgendes mit der Braut gemacht. Ich habe bei der Braut am Vortag, ist mir dann am Vortag jetzt eingefallen, habe ich gedacht, denn Basti nur mit der Braut gemacht? Ist ja ekelhaft. Das hat Basti nur mit der Braut gemacht. Ich habe am Vortag die Facebook-Pinnwand der lieben Braut, habe ich durchgescrollt bis auf Punkt 0. Okay. Und habe der ganz viele Sachen ausgedruckt und geschwärzt, wo ich Sachen gesagt habe, kannst du dich noch daran erinnern, was du auf Facebook machst? Und weißt du, was ich am Vortag dieser Aufnahme gemacht habe, lieber Steffen? Bestimmt ich bin nicht, meine Twitter-Timeline durchgestrollt. Nein, deine Facebook-Pinwand, ich Trottel. Es war viel zu tun. Keine Sorge, alle persönlichen Leute, die du nicht drin haben willst, sind immer noch weiterhin geschwärzt. Aber ich habe deine Kommentare, die du geschrieben hast, oder was du selber geschrieben hast, mal ein bisschen aufgeschrieben. Wir wollen mal testen, wie gut du deine eigene Pinwand kennst bei Was hast du denn da gemacht? Steffen, ich zeig dir jetzt ein Bild. Moment. Wenn du das, kannst du das lesen? Ja. Okay, das ist geschwärzt. Ich zeige es auch nochmal hier. Da steht drauf Steffen Liebschner, 15. November 2008. Und meine Frage, Steffen, wäre, was stand hier auf diesem unter diesem schwarzen Ding? Wichtiger Hinweis von mir, das ist dein allererster Textbeitrag bei Facebook. Oh Gott. Dein allererster Textbeitrag. Was hast du denn hier gemacht, Steffen? Was hast du hier geschrieben? Wahrscheinlich irgendwas Banales wie bin jetzt auch hier oder sowas. Okay, bin jetzt auch hier, ist deine Vermutung. Und Steffen, du bist gar nicht so schlecht gewesen, du kennst dich noch ganz gut. Die Auflösung ist, du hast erst deinen ersten Post geschrieben, bei Facebook anmelden. Manche Leute drücken einen Knopf, Steffen schreibt's halt gerne. Hier Leute, bei Facebook anmelden. Okay. Sehr schön. Hast du schon mal ich glaube aber, das kommt vom System, oder? Das ist ja diese Timeline hier. Ich glaube, Meilenstein oder sowas, ne? Aber das ist ein Textbeitrag. Also normalerweise müsste da eigentlich das nur als grau irgendwo hinterlegt stehen. Bei Facebook anmelden habe ich schon nie gesehen bei jemandem. Okay, deswegen. Okay, gut. Aber keine wenn du es nicht mehr weißt, ist ja auch lange her, 2008. Vielleicht springen wir ein bisschen weiter vor. Warst du wieder besoffen? Warst du wieder besoffen? Ich springe ein bisschen weiter vor. Steffen, was hast du denn hier gemacht? Was haben wir denn da für ein Datum? Ich habe mal, das sind drei Posts, liebe Videozuschauer. Ja. Und diese drei Posts verlängern sich immer weiter. Und ich zeige das nochmal hier. Du darfst gleich raten, Steffen, wenn ich es allen gezeigt habe. Steffen Liebschner hat dreimal nacheinander zu einem unbekannten Datum was gepostet. Direkt nacheinander. Relativ kurz. Was könnte das gewesen sein, Steffen? Aber nur ich, oder was? Das hat auch keiner geliked, ja? Das heißt, ja. Nee, doch, einer hat's geliked, aber das ist unerheblich in dem Fall. Ich hab's dreimal was, da war ich bestimmt irgendwo unterwegs. Ja. Aber das Datum steht ja jetzt nicht, ne? Nein, das habe ich extra geschwärzt. Ja, das ist gut. Das mache ich manchmal, dreimal hintereinander was zu schreiben, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber das war auf deiner Pinwand öffentlich einsehbar von mir. Ja, okay. Keine Ahnung, weiß ich jetzt okay, nicht. Okay, ich geb dir einen Tipp, Steffen. Das Datum war der 27. Juni 2010. 27. Juni 2010. Was hat Steffen da gemacht? Keine Ahnung. Echt nicht? Zu lange her. Letzter Tipp. Es ist dreimal dasselbe Wort. War ich da in Berlin oder was? Das Ort kann ich dir nicht sagen. Nee. Weiß ich nicht. Dreimal dasselbe Wort? Am 27. Juni 2010. Irgendwas mit Essen bestimmt. Also Essen! Essen! Essen! Dreimal Essen. Steffen isst ja sehr gerne, wissen wir ja. Aber die Auflösung ist, Steffen, Tor... Und Tor! Ich denke mal, irgendwas mit Fußball-WM oder sowas. Ja. Oder EM, Tor, ja. Keine Ahnung. Tor, das war 2010. Tor. Das ist vor 6 Jahren gewesen. War da EM oder WM? Letzte Mal war WM, ne? Das war 2014. Das letzte Mal war WM, also war das dann auch eine WM. Ja. Weißt du, was mir gefallen hat, Steffen? Dass du hier die Echtzeitkommunikation. Steffen Liebscher hat sie hier erfunden, wenn man so. Da hast du Twitter erfunden eigentlich. Da hat man sich jemand gedacht, wer Tor dreimal nacheinander so schreibt. Der braucht einen schnelleren Dienst als das. Ja. Das Steffen, wir bleiben im selben Jahr. Du bist großer Anhänger davon, irgendwelche Tests zu machen, ist mir auf deiner Facebook. Oh Gott, oh nein, bitte nicht. Du liebst Tests, du liebst. Es gibt auch irgendwas, wo ich immer die ganze Zeit so ein Schwein gesehen habe, habe ich gar nicht verstanden, was das war. Das war irgend so ein Rätselding. Steffen hat irgendwas mit einem Schwein gemacht. Ich weiß es nicht, was das war. Ich habe nichts mit diesem Schwein gemacht. Ich habe nichts mit diesem Schwein zu tun. Nochmal für die Videoleute, ich gucke nach da, weil der liebe Steffen da zu sehen ist und ich ihm das auch mal zeigen muss. Nicht, hallo, dass ihr euch verwirrt. Hallo. Sehen die Steffen, YouTube-Leute mich denn jetzt am auch? Am 9. April. Sehen die YouTube-Leute, die sehen ich leider nicht. Du bist ja nur als Audio zu sehen. Weil ich habe zu viel Vorbereitung hatte ich denn doch nicht. Ja. Steffen, du hast am 9. April 2010 bei einem Test von der Seite Books for Kids hast du zwei Fragen beantwortet. Und zwar die erste Frage lautet: Was, Books for welcher Kids? Welcher Star sieht aus wie du und welches McDonald's-Produkt bist du? Ich zeig das hier nochmal den Zuschauern. Wann habe ich das gemacht? Das hast du am 9. Juni 2010 gemacht. Welcher Star sieht aus wie du? Okay. Und welches McDonald's-Produkt bist du? Steffen, hast du eine Idee? Willst du ein bisschen raten? Welcher Star sieht aus wie ich? Jimmy Kimmel? Du siehst aus wie Jimmy Kimmel. Der Kleine sieht aus wie Jimmy Kimmel. Und welches McDonald's-Produkt sieht aus wie du? McRib, eindeutig. Du siehst aus wie McRib, also dieser schmale, lange Burger. Ja, natürlich dieser saftige, schmal und lang, da kommt dieser saftige, lange, schmale Burger. Also du sagst Jimmy Kimmel und ein McRib. Ja. Das ist leider total falsch, Steffen. Du siehst laut deiner Facebook-Pinnwand aus wie, na, siehst es? Adam Sandler, oh ja. Du siehst aus wie Adam Sandler. Mhm. Und als Produkt bist du ein Big Tasty. Oh, ja. Ein Big Tasty. Ich glaube Big Tasty, aber ohne Bacon. Ich lese kurz vor, was als Hinweis da kam. Du magst es lieber gemütlich, schaffst es aber immer trotzdem auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dein Aussehen fasziniert andere. Das passt ja auch zu Adam Sandler. Mhm. Ich mag es lieber gemütlich. Ja, was hast du dir gedacht damals, als du gesagt hast, ich sehe aus wie Adam Sandler? Hast du da so einen Höhenflug gehabt? Nö. Okay. Ich dachte halt, es hat ein relativ normales, also so ein normalo-mäßiges Aussehen. Und das passt ja dann zu mir, oder? Und warum denkst du, ist Big Tasty dabei rausgekommen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, was da die Fragekriterien waren. Magst du Käse? Ja. Käse, ich bin halt Big Tasty. Okay, letzte Runde, Steffen. Ein Jahr später, im Jahre 2011, und jetzt kommt das Einfachste eigentlich, ich glaube, das müssen wir nicht lange abhandeln, aber ich habe ziemlich viel geschwärzt. Steffen, 28. Juli, ich zeig's dir kurz, ist ganz viel geschwärzt. Steffen war irgendwie unterwegs. Und ich lese mal die Kommentare vor, die dazu kommen. Kurz zeige ich das auch nochmal unseren Videozuschauern hier. Und Steffen schrieb nämlich, Steffen schrieb gar nicht, ein Kommentator schrieb. Und konnte man sich ihn ansehen oder haben die fatalen Kritiken aus den Staaten etwas Berechtigtes? Wenn du es schon weißt, dann bitte noch nicht sagen. Dann schriebst du, lieber Steffen, auf die teilweise übertrieben pseudo-intellektuellen Meinungen aus den Staaten gebe ich persönlich eh nicht viel. Für viele, da ist es schon eine Beleidigung, dass es ein Piep gibt, ohne dass sie vorher gefragt wurden. Smiley. Nein, der Film hat mir sehr gefallen, meine Erwartungen erfüllt und mein Piepherz frohlocken lassen. Meinerseits unbedingt empfehlenswert. Steffen, was war das für ein Film und was hast du gemacht? Also ich habe wahrscheinlich über einen Film geschrieben. Ja, sehr gut. Und 2011. Du warst ja schon früher ein Kritiker. Ich sag nur übertrieben pseudo-intellektuellen Meinungen aus den Staaten. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Pönack hätte sich gefreut und geklatscht. Personal Pönack. Ja, weiß ich nicht, ob ich Green Lantern jemals so gelobt habe. Aber was ratest du jetzt? Green Lantern würde ich jetzt raten. Du würdest Green Lantern sagen. Also du hast Green Lantern schon sehr gut gefunden. Am Anfang und die schon. Lösung ist korrekt. Ja, gut. Was hast du dir gedacht bei dem GL-Film ihn zu loben? Also ich lese kurz vor zur Lösung. Streffen schrieb, GL geht gleich los. Und ansonsten überall, wo ich gepiept habe, bis auf den einen Menschen, der da kommentiert hat, steht natürlich immer GL. GL steht für Green Lantern, eine Animation, also ein nicht animierter Film, sondern ein Realfilm aus dem Jahre 2011 mit mit dem Typen von Deadpool. Ryan Gosling. Nein, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ja, ja, ist ja gut. Steffen, willst du noch kurz was zum Green Lantern-Film sagen? Ist der wirklich immer noch so schön, wie du ihn 2011 in Erinnerung hattest? Diese ganzen pseudo-intellektuellen, übertriebenen Meinungen aus den USA! weiß ich gar nicht, welche pseudo-intellektuellen. Hab ich ja relativ, sag mal schnell, allgemein gehalten. Ne? Mhm. Green Lantern hat mir seinerzeit schon gut gefallen, weil es so vom Action-Faktor her genau richtig war. Aber ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt, weil ich halt ganz einfach mir den Film ja immer wieder mal angucke. Ich habe halt ziemlich lang... Freiwillig? Ja, nicht sehr häufig zum Glück. Aber... es ist ja so, dass ich sehr lange auf einen Green Lantern-Film gewartet habe. Ja, natürlich. Da geht's wie Batman und Superman irgendwie so ein bisschen bei mir. Ja, und entsprechend hoch war dann die Freude halt, dass endlich mal einer kam. Und da sieht man natürlich dann vieles erstmal, oder will man auch gar nicht sehen, was man jetzt so nachträglich noch schlecht reden könnte, sag ich jetzt mal. Und der Film hat ein Stück weit funktioniert, da bleibe ich heute noch dabei. Ich finde halt, dass Ryan Reynolds ein bisschen die falsche Besetzung war für Hal Jordan. Er hätte dann vielleicht besser als Kyle Rayner gepasst oder sonst was. Dass man aus Parallax was komplett anderes gemacht hat, als es in der Ursprungsfassung war. Damit konnte ich auch ein Stück weit leben, weil ich mir immer versuche zu erklären, wie halt auch bei Doomsday heute schon, dass man das, wie man es in den Comics umgesetzt hat, ist halt doch nicht immer eins zu eins umsetzen kann, ohne dass man dem Kinozuschauer jetzt dann zu viel erklären muss. Genau. Und das ist halt so, da habe ich in ein Nest gestochen, merke ich gerade. Warum? Ja, ich denke, es ist immer noch ein Thema für dich, merke ich. Und das war's auch, lieber Steffen, hier mit unserer Videoaufzeichnung für das hast du wirklich gemacht. Hast du schön gemacht? Hat sie gefallen? Ja, doch. Wenn da nicht zu viel Peinliches dabei rauskommt, ist das okay. Ich finde, so peinlich war es gar nicht. Nö, aber war's wir merken, ja nicht. Steffen, deswegen ist du das, hast, du ist hast das vier gut. von 10 Punkten gemacht bei Du kennst deine eigene Pay-Facebook. 4 von 10 Punkten? Ja, da war vieles dabei, was du nicht wusstest. Und dann musst du immer nachgucken, was du so alles postest, ne? Ja. Deswegen gehen wir jetzt auch weiter wieder im Podcast. Tschö, tschö. Im Podcast geht's jetzt. Rhythm is a dancer. Genau, wir kommen nämlich zu unserem abschließenden Lieblingsteil für uns beide. Wir wollen uns nämlich den Zuhörern noch Tipps mit auf den Weg geben. Und Steffen, fang du mal an, weil ich muss leider ein bisschen länger reden bei meiner Vorstellung, denn es hat sich ein Hashtag aufgetan, über den ich leider sprechen muss. Genau, wenn ihr also zu im Gegensatz zu unserem Podcast mal qualifizierte Meinungen und Podcasts hören möchtet, dann möchte ich euch dieses Mal empfehlen, den Aufwachen-Podcast. Ich weiß gar nicht, den Einschlafen-Podcast hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, hat's schon mal, ja. Der Aufwachen-Podcast spielt natürlich so ein bisschen mit dem Titel vom Einschlafen-Podcast, geht also aber um was völlig anderes, und zwar wird er gemacht von Stefan Schulz und Thilo Jung. Thilo Jung sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der hat auf YouTube auch so einen eigenen Kanal, der da heißt Jung und Naiv. Genau. Aha. Und da filmt er ja immer so ein bisschen ist er immer bei der Bundespressekonferenz dabei. Das ist so eigentlich so das Kernstück mittlerweile. Und stellt dann halt relativ einfach formulierte Fragen, hinterfragt gewisse Sachen und versucht dann ein bisschen mehr rauszubekommen, mehr rauszuholen, als so das typische Blabla von den Politikern. Aber darum geht's jetzt erstmal gar nicht. Es geht um Aufwachen. Und da geht's im Grunde darum, dass sich die beiden Herren Nachrichtensendungen angucken und diese so ein bisschen bewerten in Bezug auf die Handwerklichkeit, also wie sind sie handwerklich gemacht vom journalistischen Standpunkt aus, und B, wie ist es inhaltlich aufbereitet? Hätte man da vielleicht nochmal mehr hinterfragen können? Oder ist das Thema entsprechend objektiv betrachtet worden, oder hätte man eventuell die eine oder andere Seite nochmal ein bisschen näher beleuchten können und so weiter und so fort. Okay, das klingt doch echt ganz gut. Also so ein bisschen was für Leute, die auch mal so ein bisschen mehr über das journalistische Handwerk herausfinden möchten. Von daher eine dicke Empfehlung für mich. Ist natürlich immer von mir, für mich. Und für dich. Für mich auch. Ist halt natürlich immer so ein bisschen auch humorvoll gehalten, natürlich. Also die, was die Kommentare der beiden angeht. Und von daher unbedingte Empfehlung. Okay, sehr gut. Also ladet es euch in den Podcatcher. Ich hatte vor einiger Zeit, ist jetzt auch schon wieder gute 2 Monate her, also ich bin ja eigentlich ein Mensch, ich schreibe mit zu irgendwelchen Hashtags, gerne mal zwischendurch was mit, wenn er für mich interessant sein sollte. Aber dass ich mal irgendwann sozusagen ein Hashtag wiederbelebe, also es gab ihn wohl schon vorher, aber das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich hatte mal eine Frage. Das Problem war, ich habe einmal beim Podcatcher gesessen und habe gedacht, ich habe so viele Podcasts und in den seltensten Fällen ist mal irgendwo eine Frau dabei oder sogar hauptamtlich eine Frau federführend bei einem Podcast. Und da habe ich dann diesen tollen Tweet über meinen Der Komiker-Tweet, Twitter-Account geschrieben. Podcasts in diesem Land sind nur Pimmelpartys. Gibt es da draußen Podcasts mit rein weiblicher Besetzung? Bitte melden. Und aufgrund dieses netten Tweets haben sich sehr viele Leute irgendwo gemeldet. Auch Menschen haben danach verlangt, wieder die Frauen in meinen Videos zu sehen. Da denke ich mir so, ja, vielleicht soll ich einfach nur noch Videos mit Frauen machen, aber dann würde ich mir ein anderes Portal suchen. Es haben sich sehr viele nette Frauen gemeldet, die Podcasts haben, die ich nicht kannte. Mhm. Und ich habe mir deswegen zur Aufgabe gemacht, und das werde ich immer noch länger als Projekt auch machen, mal diese Frauen-Podcasts ein bisschen mit aufzulisten, weil die finde ich wenn du über deine Podcasts jetzt überlegst, hast du Podcasts, wo hauptsächlich Frauen da sozusagen federführend sind? Ja. Hab ich auch. Hast du auch? Viele oder eher weniger? Noch zu wenige. Noch zu wenige. Und das wollen wir ein bisschen ändern. Deswegen Hashtag Pimmelparty ist jetzt auch wieder auch aktiv hierfür. Ich habe mir also, wenn ihr euch über den Hashtag Pimmelparty anguckt, dann irgendwann fängt es dann an, auch ein paar Tweets von mir zu kommen und von anderen, die mir sagen, hey, da gibt's doch was, da gibt's hier was. Es sind mir viele vorgeschlagen worden. Ich sammle die. Mir kann also auch noch immer unter diesem Hashtag immer noch welche zugeschickt werden. Und ich habe mir letztens einen angehört, der hat leider nur 3 Folgen bis jetzt, aber ich finde den sehr, sehr ursympathisch. Das sind nämlich 2 Frauen, die fahren einfach Auto von A nach B und reden dabei. Okay. Trinken dabei? Reden dabei? Nein, die reden dabei. Das habe ich jetzt akustisch missverstanden. Und diese Don't Auto... Don't drink and drive. Richtig, dieser Podcast hat auch noch den anrüchigen Titel 2 Girls, 1 Car. Ich wusste, dass das jetzt hier einen Lacher gibt bei Steffen. Deswegen warte ich kurz auf. Sehr gut. Haben sie also einen sehr schönen Titel genommen. Es sind einfach ursympathische 2 Frauen, die hauptamtlich fährt, hat so einen schönen etwas rheinischen Akzent zwischendurch, da hört man das richtig durch. Die anderen nicht so, aber die reden immer querbeet, was ihnen gerade so einfällt, was auf der Straße ist, was sonst was passiert. Im Endeffekt so ein bisschen wie der von Esel und Teddy, der eine macht da auch so einen Auto-Podcast, den du mal erzählt hast. Aber hier finde ich ihn sehr nett gemacht mit den 2 Mädels. Ich höre den sehr gerne zu. Sie haben auch, glaube ich, in der ersten Folge auch direkt eine Reifenpanne. Also es passieren schon einige Sachen. Ich würde mich freuen, mein 2 Girls, 1 Car auch mal wieder eine Folge aufnehmen, weil es ist schon längere Zeit jetzt nichts mehr gekommen und ich fand es eine sehr interessante Sache. Es wäre, glaube ich, auch sowas super Interessantes, wenn wir das machen würden, wenn wir ins Auto setzen würden. Das Problem ist, wir wohnen leider etwas zu weit auseinander. Ja, soll ich mal ein bisschen auch ein Nähkästchen plaudern? Ich hatte ja auch schon mal einen, bevor wir diesen Podcast hier als Zweitpodcast praktisch gemacht haben, also von meiner Sicht aus, hatte ich ja schon mal einen Zweitpodcast und der hieß Autokoleriker. Man hat im Grunde genau dasselbe gemacht. Also ich habe da praktisch einen Kollegen immer mit, oder was heißt immer, habe den immer mal wieder mit zur Bahn genommen und da hat sich halt die Idee ergeben, da könnte man doch während dieser kurzen Autofahrt, das waren dann auch meistens so 10 bis 20 Minuten, mal ein bisschen was aufnehmen, einfach so ein munterer Autoschnack, ja. Und das waren dann halt im Endeffekt auch nur 5 Episoden. Zu mehr hat es dann nicht gereicht, weil dann die Arbeitsverhältnisse von uns beiden dann in andere Richtungen gegangen sind und somit die Wege ein bisschen auseinandergegangen sind, was das angeht. Also das ist dann halt einfach nicht mehr möglich gewesen. Und im Grunde war es das auch so, dieses Konzept, einfach ein bisschen drauf loszuschnacken im Auto. Gibt es diesen Autokoleriker noch? Ist noch online, ja. Also kann man noch runterladen, die 5 Episoden, die es gab. Ja, genau. Ja, da werde ich mich doch mal gleich nachher mal wieder rangehen. Vielleicht mache ich da einen. Hast du das wirklich gemacht, Steffen, in Podcasts? Nein. Ja. Sehr schön, jetzt haben wir sogar drei Empfehlungen bekommen, auch wenn der Autokoleriker natürlich still liegt und ich bei den Two Girls One Car nicht genau weiß, wie es da jetzt weitergeht. Wir werden sie auf jeden Fall wieder erwähnen, wenn wir hier Tweets raushauen, damit die beiden auch angesprochen sind. Ja, Steffen, das war's jetzt auch schon. Also jetzt habe ich nicht mehr auf der Pipeline. Wir sind auch sehr weit drüber über unsere normale Minutenzeit. Aber Superman vs. Batman war einfach mal eine Rede wert. Und auch, dass wir so ausführlich über Böhmermann gesprochen haben, hat mir sehr gut gefallen. Also auch die fundierte Meinung. Und ja, da bleibt mir auch nichts anderes zu sagen, als wir hören uns eines Tages wieder hier in diesem Podcast. In dieser 13. Etage. In dieser 13. Etage. Zur 12. Folge. Eine Folge vor der unserem persönlichen Jubiläumszahl. Da machen wir dann so eine kleine Gala mit Raketen und Frauen, weil Frauen immer gut ankommen im Podcast. Lass die Hose an. Ich kann ja auch jetzt schon Ausziehgeräusche machen. Keiner wüsste, dass es keine Frau ist, also dementsprechend. Ich versuche, diesen Nachklapp zu machen für Last of Us. Genau. Das heißt auch, dass du schneidest, ne? Ich schneide. Ja, ich hatte es eh vor. Also das ist jetzt keine. Er hat schon wieder ins Fäustchen gerannt. Ich habe schon dieses Lächeln gesehen. So, dem sage ich jetzt, dass er schneiden muss. Nein, ich schneide auf jeden Fall. Hatte ich eh vor. Das nächste Mal bin ich dann aber wieder mal dran. Ja, kannst du gerne machen. Also das Problem ist, Steffen hat immer Angst, wenn ich schneide, dass ich irgendwelchen Kram reinschneide. Ja, so gewisse Wachtmeister, die es nicht gibt, oder? Bitte. Und dann wünsche ich euch hören draußen wie immer alles Schöne, alles Gute. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, wenn ihr uns auf Facebook und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ihr haben wir schon. Ja, der Basti sagt es ja auch am Ende immer nochmal. Genau, und der Steffen hat das letzte Wort. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.